हेलो हेलो हेलो हेलो एवरीथिंग एंड आई एम nur ein offener Hinweis, die Veranstaltung wird ja aufgezeichnet. Also haben wir vor, das jetzt eventuell in Set zu stellen. Falls jemand Probleme aus Privatrechtsgründen hat, dann nicht den Mund öffnen vielleicht. Und wenn ihr dann Fragen habt, dann vielleicht auf dem Papierchip schreiben wir Kombinatoren. Nee, das wird eben hier. Wenn das doof ist, ist das doof. Das geht von Sie? Ja, okay. Tschüss. Also ich würde jetzt halt das Mikro, damit ich nicht so laut reden muss. Ich will heute, ich denke wahrscheinlich schon, ich bin fertig, ich bin jetzt eigentlich mein Name ist Joe Ward, ich bin der Student, ich habe das die Vorlesungszeichen organisiert und unter anderem ein bisschen cool gehabt. Der Gast heute Abend ist Ronald Blaschke, der seit Mitglied der linken Partei seit wie immer? Parteilos. Parteilos? Ach so. Ja, und studierte Philosophie, Erziehungswissenschaft unter anderem hat eine lange Liste von geschriebenen Texten. Also ich habe sie auch versucht, hier klein zu drucken, aber trotzdem noch. Drei Seiten hier, das, und das ist jetzt nur von 2003 bis 2010, also ein sehr produktiver Bürger. Und er wird über das den geschichtlichen Wandel der Idee des Grundeinkommens sprechen, unter dem Titel Nichts Neues im Westen. Und es wird ja eben behauptet, dass die Idee Grundeinkommen etwas modisch ist, das hat der Norbert Blüm zum Beispiel in einem Artikel geschrieben, dass es etwas vorübergehend ist, was aktiv ist, also unterschiedlichen Schichten vereint für eine Weile. Und ich würde dann nur kurz auf einen Text von Herrn Blaschke zitieren, in seinem Buch, was er hier vorgelegt hat, und dann kommen moderne Debatten Geschichte? Ja, lesen von Thomas Paine in 1791 geschrieben. Also ich sollte sagen, das ist keine modische Idee ist. Und er schrieb zwar in The Rights of Man, in den Annalen der Geschichte ist noch keine Frage aufgetaucht, die in der gegenwärtigen an Bedeutung gleichginge. Es ist nicht die Frage, ob diese oder jene Partei am Ruder bleiben, sondern ob der Mensch seine Rechte in Besitz nehmen und allgemeine Zivilisation Platz greifen soll, ob er die Früchte seiner Arbeit selbst genießen soll, oder ob sie durch die Verschwendung der Regierung verzehrt werden sollen. Wenn wir sehen, wie in Ländern, die zivilisiert genannt werden, das Alter ins Arbeitshaus und die Jugend an den Galgen wandert, dann muss etwas falsch sein im System der Regierung. Nach dem äußeren Anschein mag in diesen Ländern alles nach eitel Glück aussehen, doch verborgen vor dem Auge der gewöhnlichen Beobachtung findet sich eine Masse Elender, die kaum eine andere Möglichkeit haben, als in Armut oder Schande umzukommen. Da haben wir uns wesentlich fortgeschritten. Das ist ja nicht mehr relevant. So, I don't know. Herr Blaschke. Okay. Ja, schon eigentlich, mein Name ist Ronald Blaschke. Ich bin gebürtiger Sachse, Dresdner, das wird man hier öffentlich. Soll ich nicht zu verstehen sein, einfach Anzeichen geben. Ich bin mir Mühe. Ich bin studierter Philosoph, Erziehungswissenschaftler und Parteilos. Aber seit 2005 Mitarbeiter einer Bundestagsabgeordneten der Fraktion Die Linke, die jetzt auch Bundesvorsitzende der Partei Die Linke ist, die mit Namen ist Katja Kipping. Das hängt damit zusammen, dass die aus Dresden kommt, also meiner Heimatstadt, wir gemeinsam auch politisch agiert haben. Ich war Sprecher der Sächsischen Armutskonferenz, komme aus der Erwerbslosenbewegung in Deutschland und sie ist ja und war die erste Legislaturperiode in der sozialpolitischen Sprecherin der Fraktion, da passte das ganz gut. Ich war zusammen der Sozialaktivist und Sozialpolitiker und sie war die Abgeordnete derselben Ressort, die Angelegenheit der Fraktion zusammen. Das war ein zweiter Punkt, deswegen wir auch zusammenarbeiten. Sie hatte gemeinsam mit Weiz und mit mir im Jahr 2004 Wir haben dieses Jahr 10 Jahre das Problem, dass letztes Jahr Grundeinkommen. Das war genau zu dem Zeitpunkt, als die Hartz-IV-Gesetze dann auch im deutschen Bundesrat beschlossen wurden. Im Juli. Ich habe einfach noch einen Flyer mitgebracht, wen es interessiert, was das Netzwerk ist, was wir machen und was unsere Themen sind. Vielleicht noch ein weiteres Vorwort zu dem, was ich herausgegeben habe. Es ist richtig, ich habe viel geschrieben. Ein Buch, was ich mit herausgegeben habe, widmet sich dem Thema Geschichte, was ja heute auch ein Thema ist, der Idee des Grundeinkommens. Debatten über das Grundeinkommen ist eine Vielfalt von Diskussionsebenen mit dem Grundeinkommen verbunden. Und natürlich auch, was Modelle betrifft. Und zwar Modelle, die in Deutschland diskutiert werden. Modelle, wie man ein Grundeinkommen finanzieren könnte, wie es mit anderen Sozialsystemen austut, ob noch andere sozialpolitische oder gesellschaftliche Veränderungen im Grundeinkommen anhalten sollen, etc. Und da war Jeremy so freundlich, Ihnen oder euch so eine Tabelle zu überreichen. Das ist faktisch eine Übersicht, nicht über alle. Die Zahl ist inzwischen gewachsen von Modellen, aber über wichtige und ausgewählte Modelle, die in Deutschland diskutiert werden, des Grundeinkommens und auch des partiellen Grundeinkommens und auch der Grund- und Mindestsicherung. Und das ist jetzt gleich mein Einstieg. Ist jedem klar, was der Unterschied zwischen Grund- und Mindestsicherung und Grundeinkommen ist? Und überhaupt, dass man nicht über drei Dinge diskutieren. Ist nicht klar, okay. Wir haben in Deutschland derzeit drei Grundsicherungen. Kennt die jemand? Jemand mit Sozialwissenschaft oder sowas? Kann ich Erwerbsfähige nach SGB II, dann SGB 12, Grundsicherung für nicht mehr Erwerbsfähige, also Rentner, EU-Rentner, das müssen keine alten Leute sein. Also, wir können zusammenfassen, die Grundsicherung für Arbeitssuchende. Das ist Hartz IV bekannt, das ist sozusagen das 2. Dann haben wir sozusagen 12, da gibt es noch die Sozialhilfe oder die Hilfe zum Lebensunterhalt, die als Sozialhilfe auch bekannt. Und die genannte Grundsicherung im Alter, das ist für Rentnerinnen und Rentner, die zu wenig Renteneinkommen haben, die aufgestockt werden, beziehungsweise für Erwerbsgeminderte, die nicht mehr erwerbsfähig sind. Dann kann ja auch mehr jungen Leuten sein. Genau. Und Grundsicherung haben folgende Merkmale. Die unterscheiden sich dann eben tatsächlich vom Grundeinkommen. Grundsicherungen sind erstmal in der Tendenz nicht individuell garantiert. Die Leistungen sind abhängig auch von dem Einkommen und Vermögen meiner Mitglieder in der Haushaltsgemeinschaft. Da hört man schon etwas raus. Das wird also öffentlich Einkommen und Vermögen geprüft. Das ist der zweite Punkt. Also nicht individuell, wenn man eine Bedarfs- oder Einsatzgemeinschaft betrachtet. Zweitens, es wird immer Vermögen und Einkommen geprüft, ehe ich die beantrage. Wird sie sagen, also während des Beantragungsaktes wird gefragt, wie viel Einkommen Vermögen hast du? Wie viel Vermögen kannst du einsetzen, um selbst deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, beziehungsweise wie viel Einkommen? Und wenn das nicht reicht, dann bekommst du eben volle, wenn du gar kein Einkommen hast, volle Grundsicherung oder nur teilweise aufstocken. Also, nicht individuell, nur Bedarfsgemeinschaft, Bedürftigkeitsgeprüft. Dort, wo Erwerbsfähigkeit vorliegt, das ist ja die erste Kultur, also Hartz IV-Gesetzgebung, dort ist man verpflichtet, jede Art von Erwerbsarbeit, die einem angeboten wird, aufzunehmen. Oder eine Weiterbildung zu machen. Was passiert, wenn man das nicht tut? Kürzung. Bis auf? Bei unter 25-Jährigen bis zu 100%. Auch der Erwachsenen. Bis zu 100%. Man kann in Deutschland per Gesetz verhungern. Es gibt sondern immer die Möglichkeit zu beantragen, sogenannte Sachleistungen, wo man so Coupons kriegt, wo man Nahrungsmittel eintauschen kann. Und im Prinzip ist es aber auch eine Kannleistung, die muss nicht werden. In Deutschland braucht man werden selbst verhungern. Ja, und auch gehandelt werden. Selbstverständlich, man kriegt auch keine Leistung. Und eben den Gutschein ganz mit der Miete mit. Exakt, genau. So, und das vierte Kriterium ist, oder was als Thema diskutiert wird, dann ist die Höhe sozusagen, wie hoch ist so eine Leistung. Hartz IV ist unter der Armutslosigkeitsgrenze, liegt in Deutschland bei 1050, wenn man die letzten Zahlen hochrechnet, ab 2014. Hartz IV liegt im Durchschnitt bei 600 Euro Durchschnitt. Durchschnitt. Der Durchschnitt ist deswegen wichtig, weil die Pflegeleistung kam 91 Euro. 91 ist Dann noch mit Ergänzung um die Kosten der unterirdischen Heizung, die man hat, und die sind vollkommen unterschiedlich in allen diversen Heizungswerken. Also Frankfurt-Main liegt höher als 160 Euro. So, ganz klar, deswegen ist das ein Durchschnittsjahr. Okay, und das Grundeinkommen ist genau dem gegenübergestellt. Das ist nicht auf eine Haushalts- und Bedarfsgemeinschaft ausgerichtet, sondern es steht am individuellen Zugewinn. Es ist nicht bedarfsgeprüft. Also es gibt keine Prüfung von Einkommen und Vermögen. Auch ein Reicher bekommt das ganz klar auf den Handel. Es ist mit keiner Gegenleistungsverpflichtung oder einer Arbeitszwangverpflichtung oder einem Arbeitszwang überhaupt verbunden. Ich will das mal gar nichts tun. Da steht es als Mensch zu, sozusagen. Und das Grundeinkommen ist natürlich definiert auch in unserer Höhe als eine Höhe oder als ein Betrag monetärer, der die Existenz und Teilhabe sichern soll. Das heißt, Existenz heißt so, dass die Nahrung bleibt unterwegs. Und Teilhabe heißt, dass man sich eben die Lustige leisten kann, die Sieben von A nach B zum Beispiel zu dieser Veranstaltung zu fahren. Oder dass man auch ins Kino gehen kann. Oder dass man nach einer Vereinssitzung oder nach einer Demo mit Kumpels hinterher ein Bier trinken gehen kann und wirklich sagen muss, sorry, auch kann ich nicht gehen, kann ich nicht leisten. Das meint Teilhabe. Wir im Netzwerk diskutieren verschiedene Höhen, das geht manchmal so zwischen 800 und 1000 und aufwärts. Wie gesagt, wir sind uns relativ einig, 600 Euro wie Hartz IV bedeutet niemals Ausgangspapier. Okay, damit ist ganz klar gesagt, das eine sind Grundsicherung, Bedarfsgemeinschaft, Bedürftigkeitsgeprüft, Arbeitszwang, verpflichtet, wenn es den Erwerbsfähige betrifft, und in der Regel auch nicht ausreichend. Das andere ist Grundeinkommen, individuell garantiert, ohne Vermögens Einkommensbildung, ohne Zwang der Arbeit. Und in ausreichenden Nur über das reden wir heute, über das Grundeinkommen, nichts anderes. Und es nicht bedroht mit Kürzungen. Geht ja nicht, weil es steht ja keine Verpflichtung für die Industrie. Keine Verpflichtung für die Industrie. Es gibt dann noch eine Diskussion, die kann man dann weiterzahlen, ich komme heute nochmal anhand der Tabelle machen, wenn wir wollen, als Bedingungslos. Wer bekommt das eigentlich? Was heißt das? Heißt das nur deutsche Staatsbürger, Deutschland und so weiter? Dann machen wir dann nicht. Heißes Eisen, großes Problem. Okay, also ich habe dazu was rausgegeben, und zwar über die Geschichte. Das ist in dem Buch drin, und die Modelle sind ja auch veröffentlicht, natürlich inzwischen jetzt auf die Modelle bereits neuer. Ein zweites Buch hatte ich mit dem Thema Grundeinkommen von der Idee zu einer politischen Bewegung in Europa mit dem Thema beschäftigt. Da habe ich einfach versucht, wie in den verschiedenen europäischen Ländern das Grundeinkommen von der Geschichte her diskutiert worden ist und welche Initiativen, welche Bewegungen, welche Gruppierungen Netzjahre sind beschäftigt. Da war ein zweites Buch, das ist, glaube ich, vor zwei Jahren rausgekommen. Und das Neueste, was wir rausgegeben haben, ist zum Teil eine Replik auf Flassbeck. Flassbeck war mal Staatssekretär unter Lafontaine, Finanzministerium, dann war er bei der UNO für wirtschaftliche Entwicklung zuständig, ist ein Hasser des Grundeinkommens und hat ein Buch rausgegeben. Irgendwie Grundeinkommen, da finden sich einige Autoren aus Deutschland, Schweiz und Österreich in diesem Bereich zu replizieren. Das haben wir gemacht. Das ist als Teil der Lösung. Das ist noch die Reform. Okay. Heute wollen wir über die Geschichte reden. Geschichte des Grundeinkommens. Interessant war schon die Eröffnung Thomas Paine. Thomas Paine hat zur gleichen Zeit eine Art von Grundeinkommen diskutiert, die heute eher nicht mehr diskutiert. Das war zur gleichen Zeit mit Thomas Benz. Heute reden wir, wenn wir vom Grundeinkommen reden, in der Regel, über eine regelmäßig gezahlte Transferleistung an Individuen. Und der erste in der Geschichte, soweit mir die Geschichte oder die des Grundeinkommens bekannt ist, wollen wir immer über Ergänzungen bzw. auch andere Positionen, gibt es auch bisher keinen, der das Grundeinkommen in dieser Form propagiert hat und auch die entwickelt hat, war Thomas Paine. Thomas Paine hat gesagt, ich zahle jedem Menschen, jungen Menschen im 21. Lebensjahr auch Startkapital, Höhe X, die sozusagen für diesen jungen Menschen eine Art Kapital, Erfindungskapital für seine Weiterentwicklung geben soll. Was er dann gemacht hat, war erstmal für die Frage, weil ich die Kurse immer. Und er hat das weiterhin gesagt, und dann sorge ich dafür, dass alle älteren Menschen über 55, muss ich mal schauen, eine Art Grundrente bekommen, also im Alter generell begründet worden. Zwischendrin gab es nichts mehr. Ein Stoffkapital, Grundrente. Thomas Spence war nun wiederum derjenige, der gesagt hat, es geht um eine regelmäßige Zahlung eines Manufaktes. 1796 ist die Geburtsurkunde des regelmäßig gezahlten bedingungslosen Grundeinkommens auch gemäß dieser vier Kriterien, die ich vorhin erwähnt habe. Vorläufer gibt es einige, aber in diesem Sinne des Grundeinkommens, wie ich vorhin definiert habe, ist Thomas Spence der allererste, der das zu entworfen hat. Und zwar wie? Jetzt kommen wir schon auf den Punkt, wie wird es im Laufe der Geschichte, wie verändert sich der Blickwinkel und die Perspektive des Grundeinkommens, wie wird es begründet? Da gibt es eine schöne Schrift, die ist leicht zu lesen, findet man im Netz im Englischen allerdings nur. Die Rechner Kinder. Sehr lesenswert, weil eine sehr polemische Schrift. Was passiert? Eine Frau beklagt gegenüber einem Aristokraten, einem Großgrundbesitzer in England, ihre Armut und die Armut des Kindes. Sie haben nichts mehr zu essen, können sich auch nicht kleiden. Und sie sagt, früher in einem sogenannten Naturzustand war das ganz anders. Und zwar, der Naturzustand war so, dass Land und Natur keinem privat gehört. Das war Gemeinwesen, Eigentum, Gemeineigentum. Commons, wenn man deutsche Sprache. Allmendisch. Also deutsche Jörgerbücher. Genau. Damals, in dem Naturzustand, konnte jeder Mensch, jede Menschin sozusagen, das nehmen, was sie brauchte. Den Apfel vom Baum, das Wild von der Wald, von der Wiese, woher auch immer, die Natur stand allen zur gemeinsamen Verfügung frei. Und es hätte damals keine Armut gegeben. Und jetzt haben wir einen Zustand, stellt sie fest, von Armut, von Hunger von Menschen und von privatisierten Commons, und zwar konkret Immobilien, Grundstücken, Ländereien. Und da sagt sie, ich will natürlich nicht den Naturzustand, dass wir alle wieder Jäger und Sammler und sonst was werden, sondern ich will etwas anderes. Wir sind in der fortgeschrittenen Arbeitsteilung, machen wir was ganz anderes. Da gibt es Lehrer, da gibt es Polizisten, da gibt es Bibliothekare, Theologen, Philosophen, was noch nicht alles für Leute wir haben sozusagen. Und da gibt es auch eben Bauern und Farmer. Das wollen wir auch schon wieder aufrechterhalten. Macht keinen Sinn, eigentlich die Bauern zu machen. Wir enteignen alle Großgrundbesitzer. Das ist gemeinsame Suche, das ist geschlossen worden. Das ist eine uralte biblische Geschichte, also urkommunistisch, urbiblisch, das ist die Erde allen gehört. Bestimmte Sachen lernen wir nicht, also alle neuen Versionen, der Reihe der Stunde, alles kommt im Allgemeinen. Okay. Wir enteignen die. Und dann verpachtet die Gemeinde, dem das der Boden jetzt gehört, denjenigen, die Landwirtschaft treiben. Und aus diesem Pachterlös, den bisher sozusagen die Aristokratie Großgrundbesitzer eingeschrieben hat, den haben wir dann ja auch gepackt, bezahlen wir zwei Dinge. Und da merkt man auch schon, was von der Wiege der Idee des Grundeinkommens immer zusammen diskutiert worden ist, auch später. Wir bezahlen ein Grundeinkommen für alle. Quartalliegen alle, regelmäßig überjährlich sozusagen. Alles gezahlt. An alle. Selbstverständlich auch an die Großgrundbesitzer ehemals, selbstverständlich auch an die Pächter, selbstverständlich an alle. In diesem Gemeinde. Und gleichzeitig nutzen wir die Einnahmen und Abschaffung aller anderen Steuern für die Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen, Infrastruktur, damals auch Wege und Gründe und so weiter. Heute würde man sagen, diese zwei Bereiche würden wir finanzieren. Was spannend bei Thomas Spence ist, dass er das zu sagen, wie auch Thomas Paine, aber unter anderem Orientierung dann, naturrechtlich begründet, das können wir festhalten, also als einen gedachten Naturzustand, wo es ein allengehöriges Commons gab, Gemeinwesen, heraus zu begründen, dass sich Menschen de facto um etwas erleichtern. Entweder Bevölkerungseigentum verpachtet das dann, oder indem ich bestimmte Steuern für das Thema und seine Erbschaftssteuern oder einzige Begründung. Naturrechtliche noch spannender, das mache ich nicht, wenn ich bei Frauen bin, bei Frauenverbänden vorhabe. Dieses Projekt war ein klassisches weibliches Projekt. Wenn man sich dieses Reiche Infants durchliest, wird man feststellen, wie abfällig die Dame wird, die Dame, über die Herren, die sich dazu kamen, aber mit solchen Bemühen würden. Sehr interessant. Ist auch sehr interessant, dass ich dort schon den Zuschlag abmache. Wir sorgen für unsere Kinder und haben auch deswegen ein Recht, ernährt zu werden, neben den Kindern. Also eine schöne Debatte, die heute wieder bei dem Thema Tätigkeitsgesellschaft, weiter Arbeitsbegriff, wieder aufgehoben ist. Arbeit, notwendige Arbeit, dazu gehört auch Sorge, Care im Englischen oder Reproduktionsarbeit. Keineswegs ist Arbeit nur das, was wir als Lohn oder Erwerbsarbeit. Und was bei ihr noch mit dazu kam, weil dieser Frau ist ja mit in Gründungsverbund des Grundeinkommens drin, dass sie automatisch sagt, durch diesen Enteignungsprozess, also wieder die Commons herstellen, die so ursprünglich waren, die durch Raub und viele andere Dinge sich grundsätzlich angeeignet haben, ein politisches Gemeinwesen entstehen zu lassen. Und zwar sah das so aus, dass sie gesagt, das Geld, das wir einziehen, werden demokratisch bestimmt verteilt. Das heißt, die haben sowas wie einen Bürgerhaushalt gesetzt. Kennen Sie den Begriff Bürgerhaushalt? Wo die Sitzung, also die Bürger der Stadt mit über einen Teil der Finanzausgaben entscheiden. Das ist ein Bürgerhaushalt. Und die haben gesagt, selbstverständlich entscheiden die Bürger über die ganz konkrete Höhe der Ausgestaltung des Grundeinkommens, dass auch Armut bekämpfen sollte. Also von der Höhe her immer ganz klar Armut bekämpfen. Und auch wie, ob wir zuerst eben für gute Brücken oder zuerst zum Beispiel für bessere Straßen oder für mehr Lehrer oder so, ne? Die Frage also auszuhandeln, mitbestimmt haben. Und was noch spannender macht, 1776. Selbstverständlich durften die Frauen nicht mehr mitbestimmen. Das ist eine Neuerung. Es gab in England einige Kommunen, wo Frauen ein sogenanntes Mitbestimmungsrecht im Kommunal, aber es waren sehr wenige. Frauenwahlrecht ist heute deutlich noch viel später als das ist. Ganz klar. Also gleich mal festhalten, es war eine Gründungsurkunde sozusagen, dass natürlich selbstverständlich die Gemeinwesenmitglieder über die Geschicke der Gemeinde mitbestimmen. Die waren nicht nur Eigentümer des Gemeindelandes und Bodens und der Natur, sondern waren selbstverständlich auch Bürgerinnen und Bürger im heutigen Sinne. Also Gestalter dieses Gemeindes. Das steht alles in den Gründungsurkunden, oder das ist die vom Prinzip, in dem ich beginne. 1796. Jetzt machen wir einen Sprung, weil ich kann ja in 3 Stunden reden. Machen wir einen Sprung zu einem türkischen Sozialisten. Charles Fourier. Bekannt? Okay. Franzose, der Name schon sagt. Philosoph. Sozialist und Utopist, so hat Martin genannt. Er hatte eine Idee von einer neuen Gesellschaft. Jetzt kommen wir auf eine andere Begründung zusammen. Die neue Gesellschaft, sie war seine Vorstellung, das war Mitte des 19. Jahrhunderts, die ersten Klassen auseinander dazu voneinander zu treiben und so weiter. Wir wissen noch die Stimmung und so weiter, aber das ist nicht so. Er wollte eine Gesellschaft in Harmonie. Er wollte keine sich gegenseitig bekriegenden, ständig sich streitenden, um Macht und Anteile und so weiter. Wenn er sagte, Harmonie, das stelle ich mir so wie im Kosmos vor, hat was mit Anziehung und Abstoßung zu tun. Und wenn das im Gleichmaß ist, Anziehung und Abstoßung, dann ist es eine harmonische Natur und übrigens auch eine harmonische Gesellschaft. Um aber so eine Harmonie in der Gesellschaft zu erwirken, sodass die Menschen gemeinsam harmonisch miteinander ihr Leben gestalten, aber auch die Arbeit, die notwendig ist, gestalten. Bedarf es bestimmter Grundregeln. Und das ist ganz simpel. Er sagt nämlich einfach, wenn ich mit Leuten zusammenarbeiten muss, und die Arbeit ist immer ohne Arbeitszeit, dann muss ich mir die Leute aussuchen können, mit denen ich zusammenarbeite. Anziehen. Attraktion. Ja, also Anziehen, mit dem ich zusammenarbeite, gerne mache ich auch was. Die anderen gehe ich nur nicht da rein in das Team. Das ist nur Ärger. Wo finden sich andere, die sich attraktiv finden? Dann sagt er, um auch meinen eigenen, meinen Körper einzusetzen, meine Fähigkeiten mit habe zu entwickeln, muss die Arbeit auch vielgestaltig sein. Ich darf nicht den ganzen Tag den machen müssen. Oder den machen müssen. Oder rumbohren oder was weiß ich. Das heißt, diese Arbeitsteilungsprozesse im eigenen individuellen Arbeitsprozess. Also Tätigkeiten. Und man soll immer mit vielen Leuten umgehen, um zu denken. Es gab da noch andere Dinge, die er sagt. Es muss natürlich auch die Möglichkeit bestehen, dass die Leute mitbestimmen können über das und wie produziert wird. Also da sind so die Anhänger des sozialistischen Denkens, die sich später bei Marx kam, dann ganz klar, Eigentumsaneignung heißt ja nicht nur das haben, sondern es geht ja darum, selbst zu bestimmen, wie wir leben und arbeiten, das sind wir aneignen, nicht einfach dieses Zeug zu nutzen. Das waren so Punkte, die würden dazugehören, und ein Punkt war ganz wichtig noch, für seine harmonische Gestaltung zu wahrlichen Arbeitswelt. Der Mensch darf nicht zu irgendeiner Tätigkeit gezwungen werden. Und zwar als Materialität. Existenznot versetzt den Menschen, sich für etwas zu verkaufen, sich zu prostituieren. Lohnarbeit ist Prostitution, nur eine These. Ich stelle mich hin und verkaufe mich. Warum? Damit ich Geld für meine Existenz bekomme. Das ist klar, das ist die Regelung, die man da nicht. Okay? Und um das zu vermeiden, weil das der Harmonie in vollkommen beeinflusst, bedarf sowas wie ein Grundeinkommen. Weil das Grundeinkommen de facto mich nicht aus existenziellen Gründen nötigt, mich zu prostituieren. Übrigens nicht nur Arbeitswelt, genauso in der Privatwelt. Heute wird auch ein Feministenbewegungsgrundeinkommen pro Konto diskutiert, aber ein Punkt wird immer hervorgehoben, weil es individuell garantiert ist, ist auch die Frau unabhängig, ökonomisch unabhängig von der Mehrheit von Mann unabhängig. Die muss ich nicht kosten. Ob in Ehe oder in ökonomischen Partnerschaften, die Geschäftsführung, das ist eine entscheidende Gründe. Nur dann kann eine Beziehung nach Harmonie sein, nämlich Augenhöhe, ökonomischer Ebene. Man sieht also, es gibt einen Wandel, dass sozusagen das Grundeinkommen natürlich von einer anderen Gesellschaft stammt, aber diesmal eben nicht naturrechtlich begründet, sondern eher begründet mit einer dem Kapitalismus entgegenstehen, eher humanistisch orientierten Welt. Ob man hier zustimmt, das ist mal völlig dahingestellt. Er war auch immer der Meinung, es müssen kleine Kommunen sein, denn die Sozialisten waren ja also kleine Gemeinschaften aus, wo sich dort die ganze produktive Lebensweise abgibt, also viele kleine, die dort miteinander vernetzt sind, ist ganz klar. Das sind aber jetzt für unseren Zusammenhang genau die Gesellschaft. Das war im 19. Jahrhundert. Ich mache jetzt diese große Sprünge, es gab viele Leute dazwischen. Im 20. Jahrhundert haben wir eher eine Debatte, die sich rund um das Thema Arbeit und Lohnarbeit und Gestaltung Arbeitsmarkt geht. Da will ich zwei Namen nennen. Einer, da müssen wir vorsichtig sein, das ist Nicholas Williams, ist eine britische, kommt eher aus einem konservativen Denken, also damals in der konservativen galt, war von der Sozialreformerin. Die sagte, wir haben ein ganz seltsames Arbeitsmarkt- und Sozialsystem. Und zwar so seltsam, dass die Kritik auch heute noch an vielen Punkten kommt, dass wenn Menschen erwerbslos sind und 1 oder 2 Euro der Mark dazu verdienen, sie plötzlich das arbeitslose Geld, das ist arbeitslose Geld, 1, nicht 2, nicht Tagsgelder, verlieren werden. Und dass das so gestrickt ist, bei anderen Grundsätzen, die wir heute haben, dass wenn ich etwas dazu verdiene, mir sehr viel abgezogen wird, durch die Gegenrechnung mit der bedürftigkeitsgeprüften Grundsicherung. Und das würde die Leute demotivieren. Aber wir haben das. Sie würden so sagen, wie heute Soziologen sagen, in der Arbeitslosigkeit oder Armutsfalle hängen bleiben. Die ganze Stadt wird begriffen, in der Sozialwissenschaft Armutsfalle, Arbeitslosigkeitsfalle. Und das war für sie der Grund zu sagen, das muss ich vermeiden, indem ich an alle eine Art Sozialdividende, das war ein Begriff der Werbung, Art Grundeinkommen auszahlen. Sagt dann gleich, warum es da kein Fachkommen. Um quasi, um diese Arbeitslosigkeit in Armutsfalle zu minimieren. Also eine ganz klassische arbeitsmarkttheoretische Begründung im Hintergrund mit einem, sagen wir mal, zivilgesellschaftlichen Ansatz, der sagt, es wird ein Vertrag geschlossen zwischen dem Bürger und der Bürgerin und dem Staat, wo gesagt wird, der Staat, ich sichere deine Versorgung ab durch dieses grundeinkommensähnliche etwas. Ich sage ganz gut sehen, da ist kein Zahl, weil wir nicht ganz deutlich, das ist ein bisschen Arbeitsmarkt. Und der Bürger muss sich dafür in die Gesellschaft einbringen. Das ist genau der Knackpunkt. Er muss sich um eine Arbeit bemühen. Neue Arbeit. Irgendwie die Gesellschaft will, wenn wir arbeiten. Wenn er es nicht tut, kriegt er selbstverständlich diese Versorgung vom Staat nicht. Im Übrigen hat er auch gesagt, wenn die Leute streiken, damals, ne, am Anfang des 20. Jahrhunderts, der Gewerkschaft und Bewegung, auch da wird es gestrichen, das können. Also man muss eine Arbeit zur Verfügung stellen, man darf einfach nicht so kündigen und streikt doch mal an. Mir geht es darum zu sagen, erstens war kein Grundeinkommen, nur ansatzweise, und zweitens, es war schon eine starke arbeitsmarktpolitische mit dem Hintergrund auch der bürgerrechtlichen Debatte. Die waren gezählt. Zum Begriff negative Einkommenssteuer, also Leute, die sind schon okay. Ein Sprung zu einem anderen ökonomisch orientierten, im Sinne von Arbeitsmarkt, ökonomisch orientierten Menschen, das wäre ein Sprung dann in 1960er Jahren hinein, das ist Milton Friedman. Einer der klassischen Vertreter des Wirtschaftsliberalismus, neoklassische ökonomische Theorie, eine sehr stark marktorientierte Theorie, die alle Einflussseiten des Staates und gesellschaftlichen Ordnung so weit wie möglich ausdrücken will. Klassisch heute wird man salopp ein bisschen Kollegen sagen. Und trotzdem hat er gesagt, ich setze den Menschen nicht ganz dem Markt aus, sondern nicht einfach Kollegen, auf den Wettbewerb. So, er hat gesagt, ich mache was ganz anderes, das ist auch so ein Zug eines liberalen Denkens, nicht des liberalen Denkens. Ich tue so viel wie möglich Sozialstaatsbürokratie abschaffen. Und da ich aber nicht ganz so ein neoliberales Schwein bin, ich Partei werde, tue ich eine Mindestversorgung implementieren. Die nannte sich bei ihm, das war dann eine negative Einkommenssteuer, der schon wieder was das ist. Also es stand jedem Menschen nach seiner Vorstellung ein Mindestbetrag zur Verfügung, wie er es auch schon gesagt hat. Dafür sollen aber alle anderen, fast alle anderen, sozialen Leistungen, die dieser bestanden, abgeschafft werden. Beihilfen, Sozialhilfen, Wohngeld und so weiter. Mindestlöhne, Kündigungsschutz, alle sozialen Standards, die da schon bestanden, von den gewerkschaftlichen Beteiligten aufgefallen sind, sollen dann abgeschafft werden. Immer die neoliberale These im Hintergrund, Sozialbürokratie, soziale Mindeststandards, behindern den freien Markt. Das Fatale ist bei ihm nicht bloß, dass er alles andere abschafft. Und total ist, dass diese Mindestversorgung sehr niedrig war. Er sprach damals von der Hälfte vom Steuerfreibetrag. Das wären damals, nach heutigen Regeln vielleicht umgerechnet, etwas um die 300 Euro. Das war Milton Friedman. Wir haben in den USA dann in den 60er Jahren viele Experimente mit sogenannten negativen Einkommenssteuern gehabt. Das ist die Stocherlösung. Sozialdividende. Eine Form, es kann eine Form des Grundeinkommens sein, ist ein Betrag, den ich regelmäßig jeden Monat in die Schweiz zahle. Am 1. hast du deine 1000 Euro Kosten. Alle. Von rechts. Angela Merkel, von Monat, Laschet, die Wurst. Alle. Negative Einkommenssteuer funktioniert so, ich muss Steuern zahlen, da ist ein Steuersystem, Einkommenssteuer in dem Falle. Und die Steuerschuld, inklusive auch die Steuern, die gleich zur Finanzierung des Grundeinkommens da sein sollten, Einkommenssteuer, werden gleich mit meinem Grundeinkommensanspruch verrechnet. Das ist einfach nur eine andere technische Lösung. Hier habe ich Sozialdividende, 1000 Euro, dann Steuern zahlen. Und dann er sagt, Zusammenführung. Einkommensanspruch, Grundeinkommensanspruch, Steuerschuld, die ich habe, miteinander verrechnen. Das heißt dann vom Prinzip, dass Leute, deren Steuerschuld de facto höher ist, weil sie höhere Einkommen haben, als ihr Grundeinkommen anspruchen, sie müssen alles bezahlt bekommen, sondern gegen Nettozahler von Steuern. Technisch ist nur Unterschied im Moment. Und jetzt auch wieder zurück zum USA. Sie hatten in den USA viele kleine, regional begrenzte Versuche mit negativen Einkommenssteuern, aber nie im Sinne des Grundeinkommens. Erstens von der Höhe her nicht, viel zu niedrig. Und zweitens immer nur auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet. In der Regel auf erwerbslose oder niedrig Einkommensbeziehende. Das sind faktisch staatlich gestützte niedrig Einkommensergänzungen. De facto sowas ähnliches von der Wirkung her, wie heute Hartz IV. Wir wissen, dass ja ein Drittel der Hartz IV Beziehenden dies als Aufstockung ihrer geringen Erwerbsanteile. Das auch zu den amerikanischen Experimenten, die da in der Zeit liefen, haben sogar viele Präsidenten mit beeindruckenden Diskussionen dieser NES, negative Einkünfte oder Minimum-Income, wie gerade genannt, gab mehrere Vertreter bis hin zu ihnen und wie sie alle hießen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, die dann immer mal rangiert, und die sagen, bitte, wenn doch negative Einkünfte schaut, lasse ich jetzt mal vollkommen also vor, auch mal den Team hat sich dafür ausgesprochen, allerdings von Armutsrecht. Im gleichen Zeitraum gab es eine andere Begründung, die vollkommen wegging von dieser Arbeitsmarkttheorie, von Markttheorie, der ökonomischen Begründung. Und ein großer Vertreter war Erich Fromm. Ist bekannt. Erich Fromm lebte ja auch in den USA und so weiter und so fort. Und er hatte immer, er war ein Sozialist, ein Demokrat, ein Humanist, wie auch immer. Und er sprach von einer kranken Gesellschaft. Und Wege zu einer gesunden Gesellschaft heißt sein Buch, oder Wege zur Gesundung und so weiter. Ihm ging's, er war ja auch psychoanalytisch stark beeinflusst. Es ging immer darum, für eine Gesellschaft, für gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu sorgen, wo die Menschen gesünder, und zwar im umfassendsten, also nicht böse zu körperlichen, sondern im umfassenden Sinne, gesünder leben können. Gesünder hieß zum Beispiel auch weg vom Konsumismus. Weg von allen Versuchungen dieser kapitalistischen Gesellschaft, die eigentlich nicht auf das kulturelle Ziel und ganz woanders sind. Und sogar weg von Kriegen, weg von Umweltzerstörung. Und er begründet das Grundeinkommen hauptsächlich menschenrechtlich. Es gibt so einen schönen Satz, der wird überall zitiert in der Grundeinkommensszene. Um aus dem Schlagwort Freiheit Realität werden zu lassen, Freiheit von Mut und Angst, also Deklaration von muss der Mensch das Recht haben, oder hat der Mensch das Recht auf Nahrung, Kleidung, Unterkunft, und Teilhabe an der Gesellschaft, Bildung, Kultur, Gesundheit und so weiter und so fort. Und dieses Recht kann ihm unter keinen Umständen genommen werden. Das ist ein Menschenrecht. Das ist nur an dich als Person, als Mensch, weil ein Mensch ist gut. Dieses Recht auf ein Einkommen, um diese existenziellen und Teilhabemöglichkeiten zu haben, ist unter keinen Umständen wegzunehmen, und da kommt noch ein Satz dazu, auch nicht unter Berücksichtigung, ob dieser Mensch für die Gesellschaft von Nutzen, das von Nutzen oder Anführungsstrichen, ist oder nicht. Das hat weitreichende Konsequenzen, eine riesenphilosophische Debatte, die ich dahinter probiert. Da verbirgt sich die Frage einfach, wer hat das Recht zu entscheiden, was eigentlich nützliche Tätigkeit ist? Da verbirgt sich natürlich auch was anderes. Unwertes, unnützes Leben wird auch schon mal vernichtet in Deutschland. Ja. Also solche Debatten standen also am Hintergrund. Und dieses Unnütz meint natürlich auch diese Debatte, wer bestimmt, was Produktivität, was Leistung ist. Da kommt schon wieder so eine andere Komponente neben der Menschenrechte-Komponente rein, so die Debatte, was ist eigentlich, wer hat das Recht zu bestimmen, wie das bestimmt, was Produktivität, was Leistung, was Nutzen, was welche Kriterien haben wir. Kleiner Schwenk, mit dem österreichischen Philosophen, Manfred Fülsack, der dann diskutiert, dass sozusagen die Debatte um das, was Produktivität sei, in einer Wissensgesellschaft, die weiß, dass Wissen sich ständig verändert. Also selbst die weiß, dass sie nicht produktiv ist. Die Bestimmung der Kriterien, was Produktivität und Brauchbarkeit und Nützlichkeit sind, sehr schwierig. Ich will mal ein Beispiel machen. Vielleicht nur vor 20, 30 Jahren hätte man gesagt, die Erzeugung von chemischen Dingen ist eine ganz nützliche, hochproduktive Sache. Wir dran forschen, sind ganz toll. Jetzt ist noch das Beispiel. Ich brauche Chemie. Unnütz. Die Benutzung der Maschinen. Nein, also solche Debatten bekommen. Wie in einer Wissensgesellschaft sagt Höhler, werden sich die Wissensbestände um Schädlichkeit, Produktivität und Brauchbarkeit ganz schnell verändern. Viel schneller, weil wir in einer Wissensgesellschaft sind. Schnell in der Wissensgesellschaft. Ich bin noch groß geworden in der Zeit, da wurde debattiert, dass Muttermilch was ganz Furchtbares für die ist. Da steht nur so eine Marktinteressen, das ist mir schon klar. Aber es war wohl so ein DDR, in der DDR-Busgruppe, da gab es keine Marktinteressen. Nein, da gab es andere Interessen. Nee, lange Rede, kurzer Sinn. Also, und nach 20 Jahren war das ein Abstrus. Das war ja eher eine Verbindung. Ja? Also, das verbirgt sich auch Philosophie, beziehungsweise wissenstheoretisch, hinter solchen Debatten, was Möglichkeit, was Leistung ist und so weiter. Ich kann es auch zuspitzen, wie wir das in der Grundeinkommensdebatte machen. Ist es eine Leistung, gut bezahlt Atomwaffen herzustellen? Oder Kriegsmaschinerie? Oder ist es Leistung einer älteren Frau bei Kühlbildern, die nicht arbeitet? Das wird wie bezahlt. Oder wie ist das mit dem Menschengesundheitswesen? Die anderen Menschen arbeiten auch so in Aufgaben, die werden wie bezahlt, Leistung von Produktivitätsmöglichkeit, mit Liefer und Entwicklung ausgemacht. Nimm mal so als Thema, was da gesund ist. Okay. Jetzt bin ich schon ehrlich Fromm abgeteilt. Also Fromm hat das Menschenrecht begründet, viel mit 34 begründet auch versehen. Und er war auch einer derjenigen, der gesagt hat, das Grundeinkommen ist selbstverständlich nur ein Baustein für eine, wie auch immer, für ihn humanere gedachte Gesellschaft. Er sagte selbstverständlich, das ist alles klar, müssen die Menschen über die Produktion mitbestimmen und bestimmen, was und wie produzieren. Geht es also nicht um das Recht auf Eigentum im Sinne von Verfügungsgewalt, sondern Verfügungsgewalt über die Produktionsausrichtung. Selbstverständlich müssen wir politische und ökonomische Gehirnwäsche verbieten. Propaganda. Ja, aber, ne, immer gegen diese Konsumismus, der ich dann, sagt, das ist eigentlich ein Kulturprozess, was wir anfangen. Das heißt also, Werbung müssen wir. Politische Gehirnwäsche waren selbstverständlich, weil das Politikerinnen uns verdummen. So, drittens sagt er, muss ich alle patriarchalischen Herrschaftsverhältnisse auf den Rückstand stellen. Das fängt bei ganzem Ding, das war immer wieder bezahlt, wie in der Umwelt, die sind also nach wie vor immer besonders noch dann für die Kulturarbeit leisten, unbezahlte Arbeit. Weniger als die Männer. Und das ist ja auch nicht. Viertens sagt er, inzwischen müssen wir Kriege abschaffen. Also man hört so viele Dinge raus. Und natürlich selbstverständlich müssen wir unbedingt, wenn wir produzieren und leben und alles weiterhin wollen, ökonomische Mitbestandorts haben. Also das hing bei ihm alles mit zusammen. Und das Grundeinkommen war ein Baustein, neben den anderen, die ich gerade genannt habe, auf dem Weg zu einer gesunden Also sieht man, das ist schon ein Gesellschaftsentwurf mit vielen Teilaspekten. Das war Erich Fromm. Dann gibt es im 20. Jahrhundert noch den André Gurz zu vermerken. Franzose, eigentlich Österreicher, dann Freitod irgendwann auf seiner Frau gehen. Ein bisschen bei Sartre mitgemacht, dann hat er sich von Sartre losgesagt. Und das ist ein eher klassisch marxistisch orientierter Mensch, der das Grundeinkommen wie folgt begründet hat, aber er sagt, mit einer Stelle im Marxischen Kapitalplan 3, sozusagen versucht er zu begründen, warum das Grundeinkommen sinnvoll ist. Er sagt einfach schlicht und ergreifend, in der heutigen gesellschaftlich arbeitsteiligen Welt und in einer Welt, wo Wissen produktiv ist, denn die eigentliche technische Herstellung des Autos ist maschinisiert, ist, macht man ganz einfach mit dem Roboter. Wissen meint, wie kreiere ich ein neues Produkt? Wissen meint, mit welchen sozialen Kompetenzen, kommt die neue Arbeitswelt ins Spiel, gehe ich eigentlich in so ein Betriebsteam rein? Wie organisieren wir gemeinsam? Welche Kompetenzen brauchen wir da, um den Arbeitsablauf, Produktionsablauf zu organisieren? Und das, dieses Wissen und diese hohe Arbeitsteilung führt dazu, dass überhaupt nicht mehr die individuelle Leistungszuschreibung möglich ist. Viele arbeiten an dem Produkt. Wissen wird jenseits, jetzt wissen wir auch im Sinne von Kompetenzen, ne, jenseits der Erwerbsarbeit erworben und trainiert. Ein Künstler oder Wissenschaftler hört nicht nach der Arbeitszeit auf zu denken. Hört man nicht. Also er will damit sagen, mit der veränderten Arbeitsgesellschaft ist das, was wir uns im Vorstellen, die Wertschöpfung abläuft, die an der Arbeitszeit gemessen wird, eigentlich gar nicht mehr. Und dem würde Leistung zu schreiben, wird auch Vorwort werden. Also das haben wir später ausgeführt in späteren Schriften, wo es dann auch die Wissensalmende bezogen hat. Ne? wie kann ich eigentlich Wissen teilen? Ein Gut, was ich weggebe, und ich das gebe, ist jetzt eins. Ja, absolut hergestellt, wird mit 5 Euro nehmen. Aber wenn ich dir jetzt eine neue Formel zur, natürlich, zur Berechnung und so ist weg, unser Milchstrahlensystem, das ich schon 20.000 Jahre entwickelt habe, überreiche, gebe ich dir zur Abrechnung noch dann wieder zu. Das heißt, der Teilungsprozess und Abgabeprozess zwischen materiellen Gütern und immateriellen Gütern sind unterschiedlich. Sind wir beim Urheberrecht auch. Ne? Da haben wir die Debatten Urheberrecht. Alles das hat dann später André Gurz auch noch diskutiert sozusagen. Also man merkt, es kommt wieder auf die Arbeitswelt zurück. Mit der Kapitalismuskritik selbstverständlich immer verbunden. Aber es ist eine ganz andere als die bei Inweisungen. Das war André Gurz. Wir haben in letzter Zeit auch noch Hart Negri mit ihr Empire und Kirchenwelt und so weiter, die sich in die Biopolitik verstiegen haben und zurück im Urlaub. Und sie auch sagen von Prinzip, wir haben eine ganz andere Produktionsweise als noch vor 100 Jahren. Der ganze Mensch mit seinem ganzen Körper, mit seinem ganzen Geist. Dummerweise wird der postkapitalische Produktionsweise immer daran gehindert, seine Fähigkeiten und Begabung zu verstehen. Weil hier unter Marktmodell steht, nur das wird abgefordert und gestern, was ich vor dem Tag nicht kann. Das ist die Logik. Kann man stehen und zu lösen, das ist die Logik. Und das behindert quasi biopolitische Produktion. Den Einsatz meiner Produktionskraft, der wird sogar behindert. Mir schreibt irgend so ein ökonomisches Regime vor, wann ich die einzusetzen habe. Okay, vollkommen an diesem biopolitischen Produktionsansatz vorbei, der eigentlich real ist. Also kapitalistische Produktionsweise stoßen an ihre Grenzen. Die alte Marktstrategie und das neue Prozess im Prinzip. Und deswegen muss ich, um diese Grenzen zu überschreiten, und das kommt der klassische Marktstrategie auch mit der Hauptidee raus, nämlich um den Menschen entsprechend seiner Begabung und Befähigung und seiner Entwicklung seiner Fähigkeiten Möglichkeiten zu geben, die zu entwickeln, die Fähigkeiten. Muss ich diese kapitalistischen Verhältnisse umstürzen, das heißt zum Beispiel für die Existenz auch jenseits dieser Arbeitswelt. Da kommt wieder mit. Die haben noch ganz andere Dinge in ihren Commons und so weiter, die sind hier auch dort nur ein Baustein für eine andere, diese Beengung quasi der Fähigkeit, die den Menschen beengten Verhältnisse umzustellen. Das war jetzt so ein Überblick über eine Geschichte vom 18. Jahrhundert bis zum 21. Jahrhundert. Ich habe viele ausgelassen, einige nur angetippt, aber man sieht schon, dass die Idee uralt ist. Man sieht, dass sie natürlich immer begründet ist, auch aus der Geschichtlichkeit, wann sie eben begründet worden ist. Welche Diskussionsstränge gab es damals? Welche Kämpfe wurden durchgeführt? Was war damals in der Philosophie ein Thema? Zum Beispiel überhaupt in den Geisteswissenschaften. Wie ist die Gesellschaft gebaut in der gesamten Arbeitszusammensetzung, Wertschöpfung und so weiter? Was verändert sich in der Arbeitswelt? Das waren alles unterschiedliche Zugänge. Oder wie ging Krieg aus in der Weltkrieg? Wie stand es mit den Menschenrechten, Menschenrechtsdeklaration, Also, man sieht immer verschiedene Begründungszusammenhänge, die das Grundeinkommen umkreisen sozusagen. Und jetzt noch ein ganz Sprung, ganz kurz zurück zu Deutschland. Wie ist in Deutschland eigentlich, was ist da vonstatten gegangen? 1982 gab es einen Erwerbslosenkongress. Und da haben die nicht gewerkschaftlich organisierten Erwerbslosen gesagt, wir könnten uns mal mit unserer Lohn, mit eurer Lohnarbeit, wir wollen unsere Arbeit nicht selbst gestalten, dazu brauchen wir auch die investieren zu können, deswegen über ein Grundeinkommen haben die Existenzgeld genannt. Das war die erste Begründung in Deutschland für das bedingungslose Grundeinkommen, 1980. Nein, das war der Einheitsverschiedenheit. Dann gab es eine Zeit Grünalternative, grüne Parteien für sich, weg von der Industriegesellschaft, selbstbestimmte Arbeit in jedem, so eine ähnliche Begründung, nicht mehr vom Staat, aber auch nicht ganz so stark vom Markt abhängig sein soll, deswegen Grundeinkommensdebatte. So wie Ludwig Kelker, die sind jetzt auch Grundeinkommensdebatte, haben gestanden da, mit einem großen Freund. Befreiung von falscher Arbeit, ist da so ein Standard werden. Von einem Menschen, der heute gerade startet. Okay, würde ich zum Beispiel lassen. Okay, 82 dann war Ruhe, dann gab es noch eine Debatte über Mindest- und Grundsicherung von Gewerkschaften und der SPD und vorne dran Lafontaine, der für den beiden Arbeitsbegriff schon diskutiert und von der Grundsicherung eines bundesweiten Arbeitsbegriffs. Dann kam die Wende. Wir als Deutsche haben durch die letzte Debatte des Grundeinkommens versaut. Dann war erstmal noch in der Ruhe. Wir mussten erstmal die grünen Landschaften in Ostdeutschland schaffen. Haben wir geschafft. In Sachsen blüht sehr viel inzwischen, das ist schön. Und dann gab es 1999 einen Existenzgeldkongress von prekär Beschäftigten und Erwerbslosen organisiert, mit der linken Gruppierung. Der hatte aber nicht die große Durchschlagskraft. Das eigentliche, der eigentliche Punkt, wo das Thema Grundeinkommen wieder aufs Tablett gehoben wurde, das war rund um die Debatte Hartz IV. Also die ersten Entwürfe der Agenda von 2010 und so weiter. Dann kam die Institution Falsche Vollbeschäftigung mit 3-4 Leuten in der Plakataktion in Frankfurt gemacht, haben 2003. Wir haben uns 1994 gegründet. Der Zusammenfall an die große Öffentlichkeit, die Menschen in 5 in etwa, und so, Inzwischen gibt es eine riesen, Organisations- und Initiativenlandschaft, die Arbeitnehmerbewegung hat sich das Grundeinkommen alles gesprochen, Bundesjugendring, Grüne Jugend, katholische Arbeitnehmerbewegung, also viele größere Organisationen, letzter Grundeinkommen gibt es natürlich auch, klar. Also es ist eigentlich in der politischen Debatte nicht mehr wegzudenken, aber man muss immer genau schauen, welche Begründungen dahinter stehen und natürlich, das muss ja wieder der Welt auch immer genau schon auch welche politischen Absichten man Grundeinkommen erzeugt. Denn Begründungszusammenhänge und Ausgestaltung von Grundeinkommensmodellen entscheidet sich aus dem Logen. Also im Klartext ein zu niedriges Grundeinkommen kann eher nach hinten losgehen, wenn ich sogar die Grundeinkommen. Das muss man deutlich sagen. Es nützt auch kein Grundeinkommen, wenn ich allen ein Grundeinkommen zahle und jeder muss dann jeden Monat 300 Euro Studiengebühren bezahlen. Schönen Dank auch, ne? So, also man muss doch wieder Infrastruktur, sind sie gebührenfrei, kosten sie mich sehr viel, bin ich nur noch privat versichert, muss ich jede Arztleistung selber bezahlen, wenn ich mit einem Grundeinkommen ganz schnell abgeschlossen bin. Also man muss immer sehen, das Grundeinkommen steht nicht im luftleeren Raum. Es ist immer angedockt an bestehende soziale, politische und institutionelle Systeme. Das geht so hin, dass manche Leute sagen, wir können das Grundeinkommen reduzieren, wenn zum Beispiel der Nahverkehr umsonst wäre. Und den Beitrag von 100 Euro. Hat einen netten Ökonomien anfangen. Also brauchen wir dann wahrscheinlich nur, wenn wir trotzdem für Steuern zahlen müssen und dann trotzdem den alten Fragen wieder aufzustellen. Okay. Ich will ja nur sagen, also, das Grundeinkommen wird inzwischen logisch in dem breiten gesellschaftlichen Kontext und in verschiedenen Rahmenbedingungen und anderen Stellungen diskutiert. Und das sieht man dann auch in Tabellen. Da will ich jetzt vielleicht gar nicht weiter drauf eingehen. Wer da Fragen zu hat, kann mich stellen. Ich habe doch nichts weiter gemacht, als bestehende Grundeinkommensmodelle vorzustellen. Das sind ja nicht alle ausgewählte, wohlgemerkt. Unter der Rubrik, wie hoch sind sie, wie heißen sie, ist die Sozialdividende Negativsteuer, wie soll sie finanziert, welche Steuer auf die Finanzierung herbeigezogen werden. Wie ist das mit Sonderbedarfen? Sonderbedarf zum Beispiel Menschen mit Behinderungen, die brauchen selbstverständlich, wenn sie keine Einkommen haben, weitere Sonderbedarfe. Das ist ein Nachteilsausgleich, für Menschen mit Behinderungen, Sonderbedarfe oder für chronisch Kranke und so weiter. Wie stehen sie zum Sozialversicherungssystem? Also, wandelt man die klassischen zu Bürgerversicherungen, schafft man die ab. Hermann Dicker wird wahrscheinlich andere Modelle erzählt haben, mit der Finanzierung über Arbeitgeber, weiter über der Rente und andere Geschichten. Über Arbeitsmittelversicherung bei den MEC, war ja letztlich vor 3 Wochen, 4 Wochen war. Ne? Okay, und wie steht es natürlich auch im gesamten Kontext der anderen öffentlichen Dienstleistungen und Infrastruktur im sozialen Bereich? Also nach diesen Kriterien habe ich jetzt einfach mal aufgelistet und dort beschrieben, da kann man so ein gutes Bild machen. Und natürlich auch partielle Grundeinkommen habe ich ja mit vorgestellt. Partielle sind diejenigen, die eben nicht eine ausreichende Existenzgrundlage die sich in der Höhe haben. Und da aus meiner Sicht natürlich auch nicht die Freiheitsversprechung abnehmen können, die in den Grundeinkommen mit der Unabhängigkeit nicht vorzugehen zu sein. Weil man muss dann dazu verdienen oder in die Bedürftigkeitsgebiet Transfersystem oben draufsatteln und dann wieder heiße Bedürftigkeit gegenüber Abhängigkeitsmarktinstitutionen zu warten. Ja, das würde ich jetzt erstmal so stehen lassen wollen und freue mich auf unsere gemeinsamen Gespräche und diskutieren. Ja, jetzt geht's los. Kommen wir zum Gemütlichen Teil. Ja, also ich hätte da mal so eine Frage, und zwar erstmal, es gibt ja ziemlich viele Politiker in der Linkspartei, die sind ja gegen das Grundeinkommen, sondern stattdessen für einen durchaus hohen Mindestlohn. Man kann sich natürlich auch so streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Finden Sie persönlich, dass Mindestlohn und Grundeinkommen zusammenpassen? Also ich persönlich bin der Auffassung, Mindestlohn ist sowieso schlecht, aber manche, wenn man das Grundeinkommen hat, bräuchte man keine Mindestlöhne mehr. Also erstens gibt es eine Linkspartei, die Partei die Linke. Ja. Ich bin nur ganz korrekt, ich sage, wo hinten wollen sich die Grünen, weil die Grünen kommen mal in Kosten. Die können richtig die halten, also nicht nur die Grünen. Sind erstmal alle für den Grünen Mindestlohn. Und jetzt Kapitalisierung bei 30, 40, 50, 60, 70% fürs Grundeinkommen, weil es nicht. Es ist natürlich auch keine Abstimmung vorgenommen, wie bei den Grünen vorhin haben, weil es in die Grünen geht, die gegangen ist auch. Oder die nicht negativ ausgegangen ist, sondern das Thema ist die ganze Weile beherrscht, das sollte natürlich vermeiden. Weil die hat vor so 4 Jahren, vor 5 Jahren, wenn die Grünen sind, die Kirche kommen, als das Parteiland verlegen, haben sie diskutiert, das Grundeinkommen allerdings nur ein partielles, ne? Der Vorteil von Baden-Württemberg, ja, Baden-Württemberg war dann die Grundeinkommen partielles, ne? Und das wurde 60-40 abgeschmettert und damit werden die Debatten jetzt ganz neu. Das sieht man auch in dem Europawahlprogramm wahrscheinlich nicht mehr. Okay, so, und jetzt wieder zurück zu den Linken, also 60-40 oder was keine Ahnung. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass politisch gesehen ein Grundeinkommen in dieser Zeit auf jeden Fall 100% mit dem Mindestlohn gesehen werden muss. Weil, das tut jetzt Arbeitsmarkt wäre. Solange es so ist, dass Arbeitsplätze zu guten Arbeitsbedingungen knapp sind und sich der Rang nach guten Arbeitsplätzen immer mehr verschärft, weil wir noch produktiver werden wollen, besteht die Gefahr, dass bei einem Grundeinkommen Leute, denn das Grundeinkommen reicht nicht zu guten Leben, das ist erstmal nur Armutsbekämpfung. Frankfurt Main, die ist von einer Wohnung 500 Euro mindestens. Ja, da haben wir 500 Euro zum Leben. Dann reicht das vielleicht, aber darüber nahe sich schon lange nicht mehr. Okay. Ich muss also noch dazu Erwerbsarbeiten und auch dort sollte ich mich nicht prostituieren, sondern an bestimmte geregelte Arbeitsstandards und Mindeststandards, muss gekoppelt sein, weil, meine, wenn kein Mindestlohn, also unterster Lohn, Richtlinienbeine sind, die letzten Arbeitsstandards, nicht eingezogen ist, ich quasi frei verhandeln kann, was auf dem Arbeitsmarkt ein dann unterfüttern kann. Das ist die Gefahr bei der freien Verhandlung von Löhnen. Ja, das ist ein Argument, arbeitsmarktpolitisch gesehen, immer für einen Mindestlohn, Mindeststandard, auch in den Arbeitsbedingungen. Über Arbeitsschutz reden wir wahrscheinlich nicht, das gibt es alle klar sein. Ökonomische Schutz und Menschen am Arbeitsplatz, so sind wir wahrscheinlich einer Meinung. Und ich glaube auch, dass es allgemein verbindlich auch geht über Tariflöhne hergestellt, die man kann. Gesetzlichen Mindestlohn müssen wir gerade beitragen. Muss im untersten Mindeststandard geben. Weil das Grundeinkommen ja die Leute dazu auch, das ist wie Susanne Wies, paradoxweise noch erzählt, weil sie das Problem wahrscheinlich nicht sieht, Pensionsfrage, die sagt, naja, das kann doch nicht sein, wenn bei mir im Beruf eine Frau einen Friseurladen aufmachen will, die hat am Anfang diese Kapitalunternehmerin, will mich einstellen, dann muss ich auch mal sagen können, machen wir mal für 2-3 Euro, das war ökonomisch, ne, oben sind, und dann kannst du mir richtig blöd sagen. Ja, das macht die auch. Die macht der Konkurrenz selber geschädigt, das ist ja. Die macht den anderen, der gute Löhne zahlt, damit kaputt. Das ist Neoliberalismus von Idee her. Auf dem Markt frei agieren können, und zwar auch zu schaden, anderen. Ja gut, aber der Staat schadet doch mit dem Mindestlohn letztendlich wieder den Konsumenten, also damit auch jedem Bürger. Weil der muss ja höhere Preise zahlen. Das muss aber beim Grundeinkommen auch. Naja, es kommt von der noch an. Das ist beim Grundeinkommen, wenn ich die These noch sehe, dass ein Grundeinkommen automatisch wie ein Streikgeld wirkt, deswegen hat ja genau die Kollegin aus England raus, ein Streikgeld heißt, ich muss mich nicht prostituieren, nur wenn die Arbeitsbedingungen stimmen. Dann habe ich automatisch stabile Einkommenssituationen, damit auch ein mindestens in manchen Branchen eine Verteuerung der Produkte. warum dann noch einen Mindestlohn dazu, wenn halt meine Arbeit, ja gut, aber wenn Arbeit halt schlecht ist, dann mache ich die halt nicht. Also ich muss ja nicht arbeiten, weil ich habe das Grundeinkommen. Nee, weil das eben nur die Armutsgrenze ist. Sie haben ja genau wie das Recht auf Einkommen, haben Sie das Recht auch auf ein darüber hinaus im Sinne von Erwerbsarbeit. Also mit 1000 Euro, sag's doch mal, 1000 Euro klingt erstmal für manche oben, das ist eigentlich wenig. Das ist die Armutsrisikogrenze in Deutschland. Das mal deutlich zu machen. Und es hat auch jedes Recht darauf, und das ist wieder ein Recht, das an Mindeststandards gebunden ist, auf Erwerbsarbeit. Und wenn Sie jetzt faktisch unter schwierigen Arbeitsbedingungen stattfinden, unter diesen Bedingungen, das hat nicht gut bezahlte Arbeitsplätze immer mehr Ware werden. Wenn ich dort Untersackung von Löhnen wegnehme, dann habe ich das, was viele neoliberale Bedingungen, ein Kampf aller gegen alle um die besseren Erwerbsarbeitsbedingungen. Und da verlieren wir immer die Fläche. Wissen Sie, wie ich es meine? Ja, wir müssen Sie nicht zustimmen, aber das war die Idee, ne? Das ist die einfache Idee, übrigens. Der Partner gar nicht mehr diskutiert, aber das nehmen wir nicht. Der ist da. Das ist ein der wenigen Länder in Europa, die wir nicht haben. Er gehört zu allen normalen Grundrechten dazu, auch Menschenrechten. Für mich gibt es keinen Grund, darüber zu diskutieren, ob ja oder nein, der ist da, der ist schon längst vom Grundeinkommen da, der wird dann wieder zurückgenommen werden. Der wird nicht rüberprogrammiert. Was eine andere Debatte ist, das hängt mit der philosophischen Debatte zusammen. Ich spiele das mal ganz deutlich, wieso die Arbeit da hat noch bezahlt. Das ist eine philosophische Debatte. Das muss man mal strikt dann, ne? Weil Philosophie muss nicht in der aktuellen Politik sein, sondern kann auch mal weiter werden. Das haben wir Politik gemacht und war da philosophische Debatte. Wieso eine Pflegekraft im Krankenhaus oder Pflegeeinrichtung, die 5 Stunden pflegt, kriegt Summe X. Sie kriegt zu wenig, wenn man es einig, aber sie kriegt Summe X. Wenn ich zu Hause pflege, so wird bei Produktion sein. Kann ich anders machen. Wenn ich mit meinem Kind sitze und Gehaltsfragen übe, schicke ich zum Nachhilfeunterricht, wenn die Gemeinde vorhin sind, für den Staat bezahlt, kriege ich Geld dafür. Oder wenn ich irgendwas anbaue oder mit anderen gemeinsam Kultur mache und dann beim Schützenfest wieder verlaufe, ein Korn antwortet dafür Geld. Also, mir geht's nur darum. Von der philosophischen Debatte her ist es neuerdings aus meiner Sicht, ist es noch nie nachvollziehbar gewesen, dass Verschleppung durch jüdische Grundlagen des Kapitalismus denkt. Das war. Weil da geht es der Haupteffekt, aus bezahlter Arbeit werden aber Profit zu ziehen. Das ist ganz klar. Jetzt stelle ich mir die Frage, was für bezahlte Arbeit zu ziehen. Weil, worin unterscheiden sich denn diese beiden Dinge? Und wir können es auch anders aufmachen. Ich kriege heute ein Honorar. Okay. Wir machen gemeinsam Bildungsarbeit. Sind wir alle Siemens-Angehörige und denken unserem Siemens-Konzern in der Arbeitszeit über die Einführung des Grundeinkommens bei Siemens nach, kriegen wir alle was gezahlt. Der einzige Unterschied. Und das ist von der persönlichen Debatte. Das ist dann die Fragestellung, die dann an jegliche Entlohnungsfrage kann. An dem wir ja nicht nachdenken. Es ist erstmal ein versiegter Unterschied deutlich geworden. Ich argumentiere das einmal, philosophisch, einmal philosophisch. Ja gut, wobei, diese... Und dann übrigens schon mit Löhne durch aufbleiben. Ja gut, aber diese Bezahlung, die macht ja letztendlich irgendwo ein Marktteilnehmer weit mehr frei. Also, oder wenn man jetzt zum Beispiel was selber macht jetzt, dann bezahle ich da auch keiner. Nee, ganz freiwillig macht er die Erwerbsarbeit schon mal gar nicht. Macht dort einen Großteil der Produkte über Erwerbsarbeit hergestellt. Nicht die Kern- und Sohn-Arbeit, die ist im Jenseits der Erwerbsarbeit. Das heißt, so freilich macht die Gesellschaft gar nicht, die macht sie erstmal nur im Markt. Und das ist relativ unfreiwillig. Was mit dem Grundeinkommen eingeführt ist, sozusagen, bis zu einer gewissen Grenze, die Unfreiwilligkeit abzugeben. Und die Grenze heißt Grundeinkommen. Wer darüber hinaus, über die 1000 Euro eben noch Geld haben will, das werden viele sein. Durchschnittsnettobetrag sind in Deutschland 1800 Euro netto. Ja, bei Grundeinkommen reden wir auch immer über Nettobetrag. Wieso nicht über die Krankenversicherungspreise oder Krankenversicherung? Das ist ja von viel zu wenig. Also, will nur sagen, also, weder gesellschaftlich ist zurzeit bezahlt organisiert, also über eine bezahlte Wertschöpfung, die wir Verbindung und so weiter, Zeit nicht möglich, aus meiner Sicht, aber es ist durchaus möglich, eine Gesellschaft umzudenken, wo ich praktisch kostenfreie Verfügung über alle möglichen Produkte, die geschaffen werden, wo ich bleibe auf den Geld natürlich, auch das kann ich mir vorstellen. Nehmen Sie mal schön so eine Blätter. Ich habe eine Frage, und zwar, wie sehe denn jetzt Ihr Konzept aus? Das würde man, hätte man da ein Grundeinkommen und die ganzen anderen Sozialleistungen würden wegfallen oder würden die dazugehören? Also mein Konzept ist folgendermaßen, Grundeinkommen über alle Altersfragen, ganz klar, weil ich sage, ganz heiße Schwierige Debatte. Also über alle Altersfragen hinweg. So, dann sage ich, Sonderbedarf ist selbstverständlich, und ich kann nicht mehr die Veränderung haben, das ist wieder Nachteilsausgleich, wenn ich mehr aussehen muss. So, und dann dazu sage ich noch, wir brauchen entweder ein Sozialversicherungssystem, die Bürgerversicherung, die praktisch über alle Einkommensarten auch finanziert wird, man kann etwas Grundeinkommen implementieren, als heißt sonst noch. Und da ist es dann, die neue Rente sehe ich zum Beispiel Rente, dann so aus, Grundeinkommenssockel, 1050, 1000 oder was, und darüber weiterhin aber eine bedeutend geringere Umlagefinanzierung wie jetzt. Das wäre jetzt meine Vorstellung. Zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel Arbeitslosenbeiträge, würden dann, wie viel Geld würde dann wegfallen, weil man ja eigentlich eine Grundsicherung hat. Grundeinkommen. Da sage ich immer, da bin ich unentschieden. Das hängt immer von der Höhe des Arbeitslosengeldes. Sie wissen, man kann sehr hohes Arbeitslosengeld bekommen. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn der Erwerbslose wird, kommt er alle auf 1000 Euro. Und der Löhne könnte halt 500 im Jahr haben. Der abhängig 60% von seinem Einkommen. Kann man darüber diskutieren? Bin ich unentschieden. Der Durchschnitt beim Arbeitslosengeld in den Kindern ist 12% oder 800 Euro. Das hatten wir noch, die Krankengegenversicherung und die Bürgerversicherung umgeschrieben. Bürgerversicherung kann man. Wenn wir alle Einkommensarten oder alle Einkommensarten in dieser Bereitschaft finanzieren, das haben wir noch ein soziales System. Ich würde ansonsten ganz stark auf öffentliche Infrastrukturen teilmachen. Und ich bin Verfechter von jugendfreien ÖPNV, jugendfreier Bildung. Glückweise und Spürenfall und bla sind, also ich habe die mehr öffentliche für alle Unternehmen wollen. Das ist stellt sich aber dann die Frage der Finanzierung. Wie will man das finanzieren? Das würde mich mal. Das steht ja in den Konzepten, gibt es verschiedene Ansätze. Ja, gut, also ich kann es auf den Punkt bringen. Ich kann den Ausgaben unter höher das Grundeinkommen sein, und dann ist es important. Ja. Und die können sich verschiedenste schauen, also zum Beispiel ein Konzept, was ich relativ gut finde, ganz klar, weil ich es total nicht kontrolliert habe, das ist nur BAP Grundeinkommen, die Linke, die machen nichts, und dann also von Mix als verschiedene Steuerarten, als Spielmeid finden wir eine Steuer immer problematisch, eine Steuer, wenn man sie immer Pflicht oder wackelt hat ein Problem, die macht Einkommen, eine Grundeinkommensabgabe, als Einkommenssteuer nach Art, die hat früher eine Finanztransaktionssteuer mit hinzugezogen, dann eine Nutzungsgüterumsatzabgabe mit hinzugezogen, die noch ein paar Sachkapitalsteuern. Sie wollen einen Cognac. Nee, das macht nicht so gut. Das ist gut. Aber das hast du in Dresden und Dresden Cognac-Stellen aus und so an die Abschreibung kosten. Aber die Cognac war nicht. Wobei, es gibt Modelle, wenn Sie nachgucken, kann ich mit Arbeitnehmer, die in Frankreich kommen. Okay. Also wir hatten verschiedene Steuerarten damals. Es gibt auch Konzepte, die machen das nur über Einkommenssteuer. Es gibt Konzepte wie Götz Werner, der sagt Konsumsteuer. Aber bei Götz Werner sind sie ein Sonderfall, das Modell. Das einzige Modell, was substitutiv ist. Nicht substitutiv heißt, es ersetzt alle anderen Geldeinkommen. Egal ob es Arbeitseinkommen oder Sozialeinkommen sind, das ist für andere nicht. Das sind alles Additivprobleme, die wir haben. Ich könnte lange und breit über Vor- und Nachteile, ich sehe sehr viele Nachteile, dass ich das Thema auch wieder selber hingestellt, wenn wir die Modelle machen. Weil, wissen Sie, was ich dazu sage? Gerade bei der Finanzierung. Die Modelle, die jetzt dastehen, das sind alles Überlegungen, wo Leute, Experten zu beschäftigen sagen, so könnten wir es heute machen. In 5 Jahren sehen wir wieder ganz anders aus. Ne, wer hätte vor 8 Jahren gedacht, dass wir der Finanztransaktionssteuer werden können? Und sie nutzen zum Beispiel die Grundeinkommen oder andere Dinge, das ist aber egal. Zudem entwickeln sich auch Volkswirtschaften, auch von der Globalisierung her, welche Steuern sind dafür geeignet als andere. Also es verändert sich da ständig im Fluss. die Debatte, die wir jetzt geführt haben, gerade mit der wachstumskritischen Bewegung. Also wir haben diesen Grundeinkommen auch mit Nutzen, um Wachstum zu minimieren. Wachstum heißt Naturressourcengebrauch zu minimieren. Also Naturressourcengebrauch kann man einführen. Das ist auch eine relativ neue Debatte. Und deswegen sage ich immer, Debatten über Modelle kann man führen, die sind gut und wichtig, aber die sind relativ schnell vergänglich, die Modelle werden sich relativ schnell verbinden. Auch den menschlichen Gesetzen, die sind noch zu Modelle. Niemals. Noch kein Modell. Niemals. Weil dann läuft die Debatte auf ganz anderen Ebenen und mit ganz anderen Überlegungen. Weil das sind Nachbarn. Die sind aber hilfreich. Wenn man redet, sagt, die sind schädlich, weil sie einen Blick für das eigene Grundeinkommen verfällt und dann geht. Sie sind aber notwendig, weil ein Biertisch oder noch warten müssen zu machen. Weil man nicht alle Vorteile sagen. Manche mit mehr, manche mit weniger Unterteilung. Ja, das ist ein sehr beliebtes Vorgehen, dass bevor man die Entscheidung trifft, wollen wir das Grundeinkommen? Also die Frage ist oft, kommt ganz schnell die Frage des Wie, eigentlich immer mit der Intention, ich will dir nachweisen, das geht sowieso nicht. Dadurch braucht man sich nicht auf einlassen. Aber will ich das überhaupt? Also bei mir war es jetzt schon. Nee, ich meine, das war ja ein bisschen kompliziertes Konzept. So muss ich eigentlich alles, was ich gefällt. Ja. Ich wollte ja direkt bei Ihrem Vortrag, also wollte ich von Ihnen wissen, wie Sie das Konzept. Ich bin von Mix und Steuerung, ganz deutlich, ja. Weil ich sage, eine einzige Steuerung ist egal, welche. Einkommenssteuer. Ich werde es mal durchdeklinieren, André Gorz. Einkommenssteuer. Zwischen Arbeit. Nee, Arbeit zu finden, sehr Utopie in seinem Weltbildung. Ein Nobelpreis, der uns aufkommen lassen, weiß ich nicht, wie Lönnte. Lönnte. Der hat das sogenannte Paradiesparadoxon entwickelt. Das lautet so, stellen wir uns vor, wie im Paradies, wo sich die Gesellschaftsstufe, wird alles durch Maschinen hergestellt. Alles. Denkmodell. Ganz, ganz klar. Denkarbeit. Wird alles hergestellt von den Fragen. Aber Maschinen. Wir würden trotzdem vermuten. Wir können mehr einkommen. Weil keiner mehr aus dem Einkommen. Weil er keine Arbeit geht im Sinne von bezahlter Arbeit. Und deswegen knüpft er dann an eine Idee von Jacques Dubon, das ist ein Distributionist aus Frankreich, die gesagt hat, wir müssen Distributionsgeld schaffen, wir müssen also Konsumgeld schaffen, die Leute das Zeug, was die Scheißmaschinen herstellen, kann man auch alles konsumieren können. Man kann es auch anders machen. Man kann uns auch mal schnell einfach irgendwo Regal nehmen und die wir brauchen. Da kommt man ziemlich nach, dass das wirklich anders ist. Nehmen so viel, als ihr dürft. Ich habe da einen Badkopf in Israel und einen Menschen, die noch viel könnte man nicht, die nicht reichen würde, weil die man nicht kauft. Egal. So, also mit Einkommenssteuer wird es an dieser Geschichte problematisch, ne? Ja. Ne? Wir weniger und mehr Maschinen und so weiter. So. Also Einkommenssteuer problematisch. Naturressourcenverbrauchsteuer. Was bedeutet, was soll die machen? Die soll den Naturressourcenverbrauch senken. Die soll wir bestrafen und dadurch wird das Grundeinkommen. Umso mehr ich die Bestrafung durchdrücke, umso weniger machen das, hat man unter dem Grundeinkommen. Gibt es Leute, die sagen, das können wir dann erweitern, kann man auch auf andere, ne? Man kann viele ökonomische Fragen erweitern. Konsumsteuer ist ein so problematisches Ding. Konsumsteuer wird jetzt sagen, hat einen Nachteil. Das ist eigentlich vom Prinzip die beste größte Einladung am Schwarzhandel. Sagt mir sogar sein Steuerberater, das Auto. Er sagt, wir müssen hinter jede Kasse schon 5% Wenn 50% des Produktes Umsatzsteuer ist, hat einen ganz großen Ansporn schwarz zu handeln. Schwarz zu arbeiten. Warum sie alle sagen, es gibt natürlich auch so eine Mehrwertsteuerfrage in Österreich, auf der Pressekonferenz bei der Vorstellung, der Grundeinkommen zu bekommen. Und auch noch andere Probleme. Weil, wenn das so ist, die einzige Steuer ist, und bei der Einkommenssteuer ähnlich, müsste ich faktisch, ich würde schwarz arbeiten, alle am Markt und am Kassentisch vorbeigehenden Tätigkeiten rechtlich, aber extrem verfolgen, wie es auch falsch ist. Weil dann fließt keine Mehrwertsteuer. Das ist einfach so viel falsch, wie das so ist. Das hat man übrigens schon mal versucht, aber Einkommenssteuer, seit 10 Jahren, 8 Jahren, Antrag beim Finanzministerium, Tauschringe, Einkommenssteuer sind. Das ist auch ein Geld. Die haben ja, ne? Dienstleistungen, Bauschnell, die Computer ganz machen. Also wir haben auch ein Bauschirm, wir haben Mehrwertsteuer, aber das kann ich gleich nicht. Ich will nur sagen, die Tauschringe werden dazu gewesen. Ja. Das wäre aber ein Künstler genauso. Also ich will damit sagen, man kann, da könnte man vielleicht auch enden. Steuern ist ein Heil und Ein, Da gibt es so viele tausend verschiedene Ansichten. Ich bin normal, wenn man es behauptet, jetzt und hier bin ich einfach nicht drin und nicht. Und ich finde es auch aus. Ja, euch ist nicht gut. Ich muss ja nur einen Vorteil haben, sonst ist es nicht gut. Und ich weiß. Sie wissen allerdings schon bei einer hohen Umverteilung, dass natürlich der Anreiz, was mehr zu leisten, eventuell natürlich auch der Anreiz, hoch hinaus zu kommen, abgewürgt wird. Und wenn grundsätzlich das bei einer breiten Masse dann passiert, dann haben wir ja kein Grundeinkommen. Das ist jetzt ökonomistisch ein bisschen kurz gesagt. Erstens, ist überhaupt das Grundeinkommen und die Finanzierung nicht davon abhängig, ob Leute hoch hinausnehmen? Sondern es ist davon abhängig, wenn es über Wertschöpfung nach wie vor denken wird, dass Leute bezahlt erwerben bei den Aufnahmen. Ob sie hoch hinausnehmen, ist verbunden abhängig. Das Grundeinkommen. Ja, das Problem ist ja, die Leute müssen dieses Grundeinkommen ja irgendwie erarbeiten. Das Geld wird ja nicht, müssen, kommt ja nicht aus dem Druck. Wenn es im Wertschöpfungsprozess, also in einem Geldprozess, wo über Erwerbsarbeit, Wertschöpfung sind von Geldschöpfung, die Rückverteilung von Konsum. Wenn es im Tiefkontext macht, ist es vollkommen unmöglich, ob das ganz tolle leistungsorientierte Menschen sind oder mittel- oder durchschnittlich noch gar nicht leistungsorientiert. Es muss aber allerdings, das ist ein, das andere muss ich immer recht haben, es kann nur das verteilt werden, was produziert wird. Ob das in Geldgesellschaft ist, ist vollkommen unmöglich. Aber das erste Argument steht nicht. Ich brauche da keine besonderen Kalender. Wozu brauche ich in der geltenden Metallschaft insbesondere Ehrgeizlinge, die besonders hochkommen? Wenn man die Frage stellt, ob gerade ausgerechnet die tolle Leistung bringt, muss auch noch viel Geld kriegen und dann für Wertschöpfung verteilen. Ich kann es auch andersrum drehen. Heute leistet noch ein Mensch, der 30.000 Euro kriegt, niemals 30-fache an Wertschöpfung in den Kurzfall. Das sind doch nur fiktive, normativ hochgesetzte Machtfragen. Wissen Sie, was meine ich? Aber auch unwichtig, ob der ökonomisch ehrgeizig ist. Aber auch wenn man die betrachtet, haben wir auch schon mal so dieses Beispiel, wenn man anbieten kann, gehört, würde Bill Gates gleich leisten, wenn er statt 50 Milliarden nur 25 Milliarden. Ja, das ist die Menschenbildfrage. Wenn Sie unterstellen, dass der Mensch nur dann leistungsfähig ist, um eine neue Erfindung zu machen, weil zum Beispiel Bill Gates, das macht er nur des Kunden, des Geldes wegen. Dann sage ich dann die Menschenbildfrage. Ich will auch im Moment, warum das nicht stimmt. Jawohl, ja, wohin, oder in der Hand. Denn wir haben ja auch gerade die größten Erfindungen im Jenseits sind zwar Erwerbsarbeit. Niemals über Geld kommen. Also es ist absurd, so eine Diskussion. Also, ja, da wollte ich eigentlich darauf hinausbringen, als nach Menschenbild fragt. Ne? Denn wir haben ja unsere eigenen Erfahrungen in Arbeit, in Zeiten, Produktionsprozessen, finden wir aber scheiße. Da unterstellen wir allen anderen, wenn alle Grundeinkommen kriegen, dann geht ja keiner mehr zur Arbeit. Das ist so eine ähnliche, aber es ist eine andere Debatte. Ja. Und ich meine Folgendes. Jetzt nehmen wir mal irgendjemand, der läuft 50 Jahre lang durch den Westerwald. Du hältst ihn für den absoluten Troll, der da irgendwelche Pilze untersucht. Und im 51. Jahr schreibt der Nobelpreiswürdiges Buch Die Pilze an sich und überhaupt. Ist das Wertschöpfung oder nicht? Die Frage der Leistung. Ah ja. Jetzt habe ich Hirnmeldung, aber ich bin auch dem Modell Gender und ich das habe die Anwendung. Nach ihm dann eventuell. Nach ihm, nach. Also ich hätte nur eine Frage. Gehen das schon davon aus, dass die Menschen dann doch noch arbeiten wollen oder dass der Großteil immer noch nehmen macht dann ab? Sie sind schon Erwerbsarbeit, ne? Erwerbsarbeit, also Erwerbsarbeit. Also da haben wir mal 80 Millionen Einwohner, 40 davon. Alle Studien sagen, auch die neue Schweiz, die wir zur nächsten Woche noch zusammen darstellt, dass wir im Prinzip 40%, und das finde ich in Ordnung, die Arbeitszeit verkürzen wollten. Und es sind 0,1%, 0,2%, ganz genau, die vollkommen ihre Erwerbsarbeit einstellen würden. Also alle Studien sagen, dass das eigentlich passiert, dass wir eigentlich, was ich mir sogar toll vorstelle, dass nämlich Leute, die 40 Stunden mal Woche über das Grundeinkommen sowas wie Lohnausgleich bringen, Steuerzinsen, und dass sie in Kürze treten können und denen würden Platz schaffen, die entweder mehr oder weniger Halbwertsarbeit bekommen. Ich könnte Ihnen sogar mit Georg Kuba, Professor in die Leitung, praktisch diskutieren, ob wir sie nicht sogar mit Vollbeschäftigung, Gesellschaft tendenziell, aber natürlich nur mit 30 Stunden Durchschnitt, mit 40 oder 35, das Grundeinkommen befördern können. Und zwar im Sinne der Selbstbestimmung des eigenen Lebens, also Arbeitszeiten zu reduzieren zu können, Auszeiten zu haben. Und da bleibt auch die Summe bei Einkommen gleich, ne? Also da wird Verhaltensgrundeinkommen gefährdet. Also das müssen wir Ungleichheit und solche Unverteilung und radikalen. Also wenn Sie die mit dem Ruhiggrundeinkommen-Modell hier vorstellen und sich dann anschauen, wie es auch in Tabellen darstellen, wer was verliert, wer was gewinnt, werden Sie eine riesen Schließung für Einkommensschere feststellen. Punkt 1. Punkt 2 kapitalistisch, kann ich jetzt mal mit Marx argumentieren. Doppelfreier Lohnarbeiter, kapital. Ne? Entwicklungsprozesse, Widerspruch im Kapitalismus sozusagen. Wie funktioniert der? Der Lohnarbeiter muss sich prostituieren, weil er keine andere Existenz hat, er kann nicht produzieren. Mit dem Grundeinkommen mache ich etwas, das dies überhöht das Grundeinkommen zu tun hat. Ich denke, das greift das Kapital Lohnarbeitszeichen von einer bestimmten Höhe radikal an. Zweite Ebene, die bei Kapitalismus kritisch reinkommen könnte. Das ist auch ein Mittel, um zum Beispiel solidarische Ökonomie zu organisieren. Wenn alle Kommunen gehen auf die Erwerbsunterwicklung fahren, sagen wir brauchen selbst den Arbeitslebensgrund, brauchen wir aber den Grund abgesichert. Weil es ist nicht allein ein Land. Also auch dort eine Einflussmöglichkeit. Und dann auch immer bitte bedenken, bei linken Grundeinkommensmodellen nur die Aneignung von Produktionsmitteln gedacht, ne? Und bei Vollmilchproduzenten, die es da vorgegeben haben. Die allein stehen, aber schon das Grundeinkommen einschränkt, die sagen, gegen den freien Mitarbeiter, der freien Prozentsatz. Und Internationalismus, das ist eine ganz einfache Frage, wie sie es einführen wollen, wie sie es diskutieren. Also Attac und auch viele von uns haben von dem Thema Menschenrechte und globale Sozialrechte Grundeinkommen gesprochen. Das ist ganz klar, Grundeinkommen, wenn es jetzt globales und Menschenrechte gedacht ist, dann heißt es auch eine Umverteilung passend von Reichen zu anderen, ganz einfach. Zweitens heißt das schlicht und ergreifend, dass wir die Leute gemacht haben, die gerade in den ersten Ländern mit Grundeinkommen haben. Das sagst du mit Attac, also die Attac, die ich gerade will. Das ist ganz anders. Das ist eben, deswegen deutlich machen, es ist erstmal als Privatstelle, halten wir auch von der deutschen Organisation. Okay. Und der Punkt war, dass ich versucht habe, das war ein partielles Grundeinkommen, das waren 10 Euro, sehr niedrig, dass sie vom Prinzip gesagt haben, wir wollen damit den Prozess in der Mitgang ansetzen, dass es national durchgesetzt wird. Wenn man hochrechnet, das ist machbar mit 12,5% Grundeinkommen mehr umverteilen, das ist kein Problem. Das war der politische Anlass. Das hat nicht funktioniert, weil die führenden Politiker dagegen waren. Da wurde ein breites Bündnis von Kirchen und Gewerkschaften und Organisationen. Und dann ist es Stück für Stück das Geld das verkündet. Wenn Sie die Broschüre lesen, die da verlegt wurde, ist auch in Deutsch, werden Sie alle Argumente finden, warum ein Grundeinkommen gut ist. Die Leute haben das genutzt, um zum Beispiel nicht die Hände in den Schoß zu legen, sondern haben gesagt, ich kaufe mir von dem Geld, wissen Sie, ganz wenig gewesen, noch eine Nähmaschine. Und fange an, auf dem lokalen Markt Nähprozesse an. Was toll gewesen ist, eine Frau hat ihren besonderen Mann noch mal ausgeschmissen haben. Also alle positiven Effekte. Oder, sie sind sogar so, dass sie sagen, ich nehme das Geld, um mit dem Bus in die Stadt zu fahren, den die Bevölkerung nicht leisten können, weil es Geld lernen, um das auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen. Also, für jeden Begründung, sagen wir, finden sich in dieser Schule ein Argument, bis hin zu Schulbesuch, bis hin zur Gesundheitsversorgung und bis hin zur politischen Gestaltung des Gemeinwesens, warum das Grundeinkommen verbunden kommt, würde die Gestaltung ist eine ganz einfache Sache, wie das früher bei den Lohnarbeitern war. Wenn es Geld gab, ist es im Umgang gewesen, wie es ist. Nein, das ist die Wesenheit der Halbe. Oh. Nein, Da machst du dann halt mit. Okay. Sehr gut. Und das ist so ein Anruf. Und da haben die gesagt, wir machen mit dem Magazin, muss ich, wir, dass ihr einen Auszahltag verschließen. Dass ihr die Eigenschaft haben. Mir geht's auch, wenn ich schon die Gestaltungsmittel reingesetzt. Also, es ist nicht, weil es unvorteilhaft nicht funktioniert, nee, weil einfach die Welt da war. Und weil sie die politische Welt in National gerufen haben, dann weiß ich, die Türkenpolitik alle gewinnen. Sehen Sie, das hat auch schon wieder was mit Machtfragen zu tun. Also, ich denke, dann kann ich das nicht machen. Ich habe der letzte Mal kurz eine Frage. Sie haben gesagt, dass im Prinzip der Widerspruch in den Markt aufzeigt zwischen Knechtschaft der Unarbeit in einem gewissen Maß aufgehoben wird. Ich würde dem widersprechen, so, weil es ja nirgendwo so Grundeinkommen so liegt an den Besitzverhältnissen der Produktwirtschaft an der. Man hat natürlich ein gewisses Grundkapital, mit dem man halt im Existenzminimum, sag ich mal, leben kann. So, aber dadurch besitzt man noch lange nicht die Produktionsmittel. Und dann glaube ich, dass da nicht so viel Unterhalt wird wie wenn man der Besitz ist wirklich wichtiges Jahr verfügt über das, was ich produziere. Ob das ja mein privater Besitz ist oder ob das nicht mein privater Besitz ist, hat die Gesellschaft das bestimmt relativ Zeit kann. Das ist bei Marx ein bisschen Eigentum in der Bewegung von Anteilen. Wer kann das bestimmen, was damit passiert? Warum greift das Grundeinkommen schon alleine an? Der will es noch mehr. Weil dieser Mensch, der Posten wirklich muss nicht richtig abposten muss. Wenn wir nicht der Wert werden, dann muss ich. Damit hat er die Möglichkeit, erstens zu bestimmten Sachen Nein zu sagen. Ich kann es auch moralisch angreifen, wir müssen mal so interessieren werden. Punkt 1. Und er hat die Möglichkeit, wie die Gewerkschaft verfügen werden. Ich habe tatsächlich Streitgeld, ich kann mich als aufrechter Arbeitnehmer ganz anders mit dem Betriebsbesitzer oder dem Selbstbesitzer nicht gegenüber verhalten. Das ist ein tagtäglicher, ne? Existenz von Streitgeld. Das heißt, ich habe plötzlich eine ganz andere Verhandlungsmacht. Auch über Produktionsabläufe. Das ist jetzt nur das Grundeinkommen. Und dazu habe ich schon mal gesagt, dass bei den Konzeptionen, die Kapitalismus können, sind ja nie alle Modelle. Da, sagen wir immer dazu, das reicht aber nicht aus, diese kritische Masse an Grundeinkommen. Wir brauchen selbstverständlich, wie Sponsor, selbstverständlich eine Aneignung der Verfügung über das, was wir liefern können. Grundeinkommen allein sagen Kapitalismuskritische niemals. Wir sehen aber sehr wohl die kapitalismuskritischen Momente im Grundeinkommen. Mehr nicht wenig. Muss man nie immer ehrlich anhaben. Da steht hier auch noch der Nachteil beim Bewegen. Keine. Doch, es gibt einen riesen Nachteil. Das ist, ich muss jetzt sagen, obwohl es ein Modell hineinsteht, aber als Idee her, was er manchmal kritisch ist, das ist ein radikaler Konzept. Der Nachteil ist, dass es sowas ist, was es ja eigentlich noch nicht so richtig gab, außer mit Gedanken dafür zu stellen. Dass der Mensch oder der Mensch ist, einfach das Recht dazu nicht ist. Und das ist deswegen ein Nachteil, weil das unverschämt ist. Diese Unverschämtheit, der kann machen, was er will, oder die. Und auch trotzdem nehmen wir noch keine Ahnung. Das ist ja eine Zumutung. Damit man und das heißt natürlich, auch wenn das ein radikaler Kulturbruch ist, das heißt natürlich, dass ich auch viel diskutieren muss drüber und die Leute mit überzeugen, ich kann nur demokratisch machen. Und das macht sich nicht schwierig. Man will zu wenig gemacht haben. Ja, das aber in die Implementation, aber nicht daran sehen wir irgendwie. Wenn ich das befürworte als Reiz von mich und Reiz von mir oder nicht bin, dann kann ich die Macht dann gucken. Das ist hier frei. Mir fällt es nicht nach, warum es nicht so rein, wenn man das selber betrifft. Mir fällt es nicht nach. Hier ein Argument, das der Entwicklung kommt, was wir auch verstützt ist, dann könnten wir haben. Und dann ist ja alles ab, das ist ja fast der andere. Ja, das ist mein Job. Natürlich. Als Krankheit können wir auch in einem Wertewesen in der Weltgesellschaft. Das ist auch dieses Rahmenproblem bei der Wertschöpfungsweltgesellschaft. Ne? Wir reden über Wertschöpfungsweltgesellschaft. Bleibt immer die Idee. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt beim Grundeinkommen ist ja nicht dasselbe. Der Punkt ist, dass der Mensch das Recht hat, Ressourcen zu haben, Verfügung über Ressourcen, nämlich an seine Existenz und Gesellschaft teilweise auf einem bestimmten Lebensniveau sehen kann. Ob das über Geld wird oder über den freien Zugriff auf das Lebensniveau, kann ich mir nehmen und kann kostenlos über die Lebensmittel bestrafen, an der Kursung. Das ist nur an einem bestimmten Punkt nie ganz weit lang, wenn man wieder auf weit fahren geht, aber ansonsten immer gut. Haben Sie mit Diskussion, mir fällt es überhaupt nicht ein, aber gerne, wenn Sie die Abendraum nicht nehmen. Das war auch dann. Das ist eine Frage. Also mich interessiert, dass es gibt ja auch Berufe, die unattraktiv sind. Also die keiner machen würde, wenn das nicht müsste. Und diese Arbeiten müssen ja auch gemacht werden. Also heißt es dann, dass die Preise dadurch steigen für diese Tätigkeiten? Das ist ein Argument, und das ist ja der Müll. Was ist aber dann die Folge? Wird weniger Müll produziert. Das ist schon nicht, aber zumindest wird der Konsument macht uns auch vor, das kostet uns viel Geld. Ich werde versuchen, Müll weniger da reinzuschieben. Während wir in einer Kreisgruppe laufen. Nicht. Und dann minimiert sich ja zwar, ist die Müllabfuhr pro Tonne dann teuer. Teurer. Aber ich meine, wir sind halt drin. Und das hat natürlich auch noch einen Nebeneffekt, dass wir. So, das nächste Thema ist bei dem Müll natürlich nicht vertreiben. Es gibt auch einen Automatisierungsdruck. Wir wissen alles ganz normal im Wertschöpfungsprozess. Wo die Kosten für die wahre Arbeitskraft höher werden, wenn man mit Marschen wird. Lässt sich der Kapital irgendwas einfallen. Was nicht einfallen? Also meine Lehrung. Es geht darum, Gewinne zu bekommen. Ja, das wollte man, das ist so ein Aber wenn die Kosten für einen bestimmten Standplatz so werden, dann sind die vorhanden, die Kosten über Maschinen, soweit es geht, die Frage, und damit habe ich wieder eine Gegenbewegung, was den Preis betrifft. Dann die Frage, ob dann die Gesellschaft durch Konkurrenz sozusagen oder Wettstreit oder Wettbewerb in der Lage sind, wenn man so arbeitslos ist. Das ist sehr schwierig, in der Stadt meinen Müll auf die Müllhalde zu bringen, das ist schwierig. Das ist nicht nur so. Ich würde auch ein Boot machen, eigentlich auch brennen, was auch nicht sauber sein kann, aber dort können Sie dann, das sagen dann unsere Ökos, die sagen dann, im Dorf führt sie dann dazu, dass sie dann noch tagsüber kommt, was sie machen. Das ist ja auch nicht, der Stadt ist ja schwierig. Das sind dann diese schwedischen, die immer die Röhren, Es hat Grenzen, also man ist über Pflege, also man ist über Grenzen. Meine Frage ist, wenn das Grundeinkommen als so ein tolles Streitfeld nimmt, wie Sie das machen, die Gewerkschaften unterdienen. Es sind nicht nur Gewerkschaften unterdienen. Ja. Erst über eine politische Diskussion und dann eine philosophische. Oder erstmal die philosophische. Ja. Oder die Gesellschaftswissenschaft sicher nicht. Wenn in der Arbeitsgesellschaft, sind Soziologen hier dabei? Oder alle hier was? Ich war 1982 in Bamberg, großer Soziologenkongress, Krise der Arbeitsgesellschaft mit Dahrendorf auf dem das Grundeinkommen zu und da war das Thema an, zunehmend Arbeitslosigkeit. Okay. Und, die Debatte war dann, wir brauchen eine ganz andere Gesellschaft, die wir in der Arbeitswelt ist. Ich muss sagen, wenn Erwerbsarbeit aus dem Zentrum der Organisation der Gesellschaft rausgenommen wird, so war es mehr verschwunden. Da kam dann die Tätigkeitsumweltdebatte, die Prävention und so, aber es sind wieder nicht. Was meine ich das aber erstmal? Es ringt sich alles um die Erwerbsarbeit. Meine Urlaub, ich habe, meine Gesundheitsversicherung, meine Sozialversicherungssysteme, meine Alltagsstruktur, meine lebenslange Lebensstruktur, ne, also Ausbildung, Beruf und Rente und so, war alles um diese Erwerbsarbeit. Die sind zum Profit, die sind zum BIP. Blödsinn ist der Erfassung von Wertschöpfung, die es gibt. Bei anderen Leuten, ne, so, was eigentlich Reichtum darstellen soll, ne, egal welcher Produktion, ist immer Reichtum, der Durchschlag, und die Durchschlag, ist immer Reichtum. Okay, so. Und die sagten, und da sitzen Herren der Arbeitsgesellschaft drauf, in dieses Zentrum, auf diesem Zentrum. Das war Bachendorf. Das sind liberaler sozusagen Leute, die keine Löhne haben. Und wer sind die Herren der Arbeitsgesellschaft mit diesem Konsens? Ja, wer bestimmt das alles? Also wer handelt Versicherungssysteme aus? Wer handelt die Arbeitsbedingungen aus? Und, in der Wehr noch? Aber hier auch Wende. Das sind also nur zwei. Ja. Okay. So. Und, also die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber. So. Okay, also die Institution, also die Unternehmensinstitution, Arbeitgeber genannt, die Arbeitnehmer sind und die Arbeitnehmer, die Einkaufen. Wenn im Zentrum stand dieser Erwerbsarbeit, ist das wahrscheinlich das, was die mächtigsten Akteure sind. Über Gesellschaft. Und wenn ich jetzt plötzlich die Erwerbsarbeit aus dem Zentrum rausnehme, das ist nicht nur das Nadelöhr der Existenz sicherer. Ich kann Lebensabläufe anders gestalten, Auszeiten, Urlaub und so weiter. Sozialabsicherung auch jenseits der Erwerbsarbeit möglich wird. Dann ist doch ganz klar, dass deren Mächtigkeit nie verschwindet, aber minimiert wird. Das ist doch so logisch. Die brauchen sich. Das ist nicht so voreinig. Und das ist die Begründung, warum selbstverständlich natürlich sowohl Gewerkschaftsfunktionäre als auch Unternehmen, Arbeitgeber, Verbandsfunktionäre, kann man beide alle dieses Grundeinkommen. Mit zwei verschiedenen Begründungen. Die einen haben Angst, dass sie sagen, wir dürfen die Arbeitskraft verlieren, und die haben Angst, dass sie auch andere Arbeitskraft verlieren. Okay. Und jetzt ist das ist sozusagen eine philosophische, die auch dann so einen politischen Punkt einnimmt, dass ganz praktisch gesprochen die Gewerkschaften schon ein Problem haben, als unabhängige Patientenvereinigung können wir wie eine Krankenkasse mit umsagen, eine Krankenversicherung selbstverständlich bekommen. Dann haben wir so einen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das ist das Gesundheits- und gesellschaftliches Thema geworden. Plötzlich kommen andere Machtkräfte mit ein, die Selbstverwaltung sind zu auch noch bestimmt. Und das wäre bei einer Bürgerversicherung unintensive Grundeinkünfte selbstverständlich. Das ist ein Bürger. Das ist ganz praktische politische Auswirkung. Und das ist der einzige, aus meiner Sicht, Grund, weswegen die Gewerkschaft funktioniert. Ich sag vielleicht, warum funktioniert, ne? Dazu selbstverständlich auch Arbeitgeber funktionieren, strikt nicht ins Grundeinkommen. Jetzt zur Basis, da kenne ich nur die von den Gewerkschaften. Die IG Metall hat vor Jahren eine Umfrage gemacht, was ist das gute Leben, was ist ein gutes Leben, was wir jetzt tun. Dann habe ich vorher, glaube ich, gefragt, und dann ja, nein, dann sage ich mal, wenn ich nicht will, ja, war. So, und dann haben wir auch offene Fragen. Was wünschen Sie sich von der Politik? Die Frage schon ist falsch, und jetzt sagen, was will ich politisch tun, ne? Das ist eine Wirklichkeitsstaat, ich denke, weil ich nicht mehr so. Okay, so, die Frage schon doof. Aber, 1 und 6 wichtigsten Punkte, die die Kommentare angegeben haben, war das Gewinnungsgrund. Das wurde dann im Endbericht mal mit erwähnt, hatte null Konsequenzen für die Politik von Linken. Und wenn man Verdi sich anguckt, von Bundeskongress zu Bundeskongress, immer mehr Anträge aus Gliederung, Landesverbänden, Fachbereiche, Bundesfachbereiche, wie alles heißen wird, Gliederung zum Thema Bundeskongress. Wir haben es immer schwieriger, diese Diskussion an der Basis von oben her zu decken. Die Gegenanträge sind nicht zu diesem Zielgruppen. Es gibt doch Gewerkschaftsdialog, Grundeinkommen, gibt es eine Plattform, die ist auch leider schlecht und so weiter, vielleicht, aber die ist gerade. Ich unterscheide immer zwischen Basis und bestimmten Figuren. Aber wir werden gerade wieder eine Frage formulieren, dann. Wir haben ja sehr viele Forschungen von ganz tollen Wissenschaftlern, die aus der Fragestellung heraus schon eine gewisse Antwort implementieren. Die Soziologen, ja, Erkenntnisleitung, Interesse von Habermas, wenn ich solche Fragen stelle, was wünschen wir von der Politik? Und da stelle ich ja schon in der Antwortmöglichkeit, du bist einer, der von oben auf das Gute von oben wartet. Das ist eine Frage, was wir für die Politik machen. Das ist klar. Das geht logisch auf die Bank. Ein kleiner anderer Exkurs. Was machen Sie mit denen, die aus welchen Gründen auch immer gegen ihr System arbeiten, also aktiv? Also wenn Sie es jetzt einführen wollen. Ich. Nein, also ich meine, in Ihrem System, das ist dem so ein Grundeinkommen. Also es gibt ein Grundeinkommen und dann ist es. Das haben wir ja gedacht für jeden. Ist ja individuell. Okay. Was machen wir jetzt mit den Kräften, die auch immer, sagen wir mal, was weiß ich, MPD, Scientology oder wie wir da auch immer wollen. Volksschweine. Nehmen wir einen Begriff Volksschweine. Also die System abschaffen wollen, zerstören wollen. Das Grundeinkommen wieder abschaffen. Ja, also es ist ja das Grundeinkommen an sich, das ist ja nicht nur das Grundeinkommen, das ist ja auch alles mit dem Boden. Ja, wir haben ja auch Freiheit gesagt und sowas, wenn wir jetzt. Also wenn die Demokratie beschließt, die Sozialversicherung mehr nicht anzunehmen, dann kann man die anderen nicht abwählen, dann erschießen. Also ich bin Demokrat durch und durch. Also erstens auch ein Grundeinkommen kann nur mit einer riesengroßen Mehrheit Konsens ist nicht möglich, Kleingruppen arbeiten und so weiter. Das meine ich. Riesengroßen Mehrheiten, mindestens über Holzabstimmung, Volksentscheid und so weiter einzuführen, weil es eben so ein Kulturbruch ist, ne? Das muss im Denken auch klar sein. Das ist aber eine technische Anwendung sozusagen. Wenn dann innerhalb dieser Grundeinkommensgesellschaft, sich mal nur vom Grundeinkommen, man feststellt, dass ich eine Meinung ausfinde, das ist doch nicht gut, das ist nicht schief, oder weißt du was? Na, weißt du was? Keine Ahnung. Und ich mir mehr einbilden, sondern wir schaffen es wieder ab, weil das ist ein demokratischer Prozess. Na, bitte, na, ja. Wenn, glaube ich, der Kollege hat das mal. Alles andere wäre auch. Du meinst, es ist wirklich jemand, der gegen die Delta steht? Dann kriegst du eine NSU. Der Aktivist, die alles durcheinander halten. Also, der wollte eine rechtsextreme Partei haben, aber Grundeinkommensgenerator genauso wahrscheinlich versuchen zu verbieten wie heute. Das hat mit Grundeinkommen gar nichts zu tun. Ja, es geht ja nicht nur um irgendwelche Parteien oder sowas. Also generell, radikale Kräfte. Kräfte, die eine bestehende Verfassung in Frage stellen, das ist immer die Frage, das ist immer angeblich, ne, dass die Verfassungswidrigkeit wäre nicht gewalt. Die werden in der Gesellschaft im Hintergrund Grundeinkommen immer ein Problem kriegen. Wieso? Wenn ich bedingungsloses Grundeinkommen habe, muss ich auch den NSU-Leuten, nein, muss ich auch denen Staatsfeinden, die nicht mal für Gewaltfreiheit sind, muss ich sagen, im Moment ist das super was anbedacht, warum es auch ein Problem ist. Natürlich kriegen die selbst solche Grundeinkommen. Naja, aber das ist ja logisch, ich kriege auch heute Hartz IV. Ja. Also, hallo, das wird doch nicht nach Gesinnung ausgegeben. Also, das war mal früher, ganz früher, 45. Wobei, ich stimmt auch nicht, dass unser Grundeinkommen oder auch die Sinnung auf Existenz zu gewinnen. Das ist mal, das ist natürlich ein Grundeinkommen für jeden Menschen. Das ist ein Menschenrecht. Das ist eine Gesinnung, eine gute und rechte Menschen. Ja, nein, ich weiß nicht, Bedingung zu ja. Aber die andere Frage, wie ich jetzt strafrechtlich oder zivilrechtlich ja, oder verfassungsrechtlich, das verändert sich überhaupt nicht. Das wird genauso bleiben. Eine ganz spannende Frage ist, die Feinheiten bei der Grundeinkommen zu sagen, kriegt das einer, der am Knast sitzt? Ja. Der kann so eine gesellschaftliche Teilhabe eh nicht realisieren, also kriegt er schon mal. Da könnte man ja argumentieren. Es gibt erstens viele Freigänger und so. Erstens, wenn es lohnt, ist ja auch die Frage, ob die sich nicht selber mit dem Grundeinkommen viel besser Kultur gestalten würden. Das ist ja halt eine große Studie. Aber der braucht keinen ÖPNV. Also, besonderes Thema auch. Das ist heute schon die Frage, ne? Strafgefangene arbeiten schon ab in Alte Einbürgerung. Das ist eine unverschämte Zeit und es gibt viele Bestrebungen, erstens einen Arbeitszwang der Strafgefangenschaft abzuschaffen. Das ist leider menschenrechtlich zugelassen. Ansonsten ist Arbeitszwang generell verboten und Zwang dann Hartz IV Menschenrechte zugelassen. Dann muss man so sagen. Das ist eine Menschenrechtssituation verbunden mit jeglicher Zwangsarbeit. Und wie ist Zwangsarbeit noch in der Arbeitsorganisation definiert? Jegliche Arbeit, Tätigkeit, nicht unter Androhung an die Strafe und nicht freiwillig auszuführen. Was ist Hartz IV? Maßnahme heißt es dann. Eine Sanktion. Eine Sanktion zu bewerten, dass die Androhung und Strafe nicht auf unsere Existenz entzieht. Jetzt klar. So, Menschenrechte haben wir zugelassen, außer bei Strafe. Okay. Wie wollen wir mit dem Schluss kommen? Wir hatten noch ein wichtiges Diskussionsbeispiel, bevor das wichtig auch hinzu Also, wir wissen ja, Deutschland ist ja ein sehr attraktives Land für Ausländer, unter anderem durchaus wegen der recht guten Sozialbeträge. Da kann man durchaus auch Geld erzielen, was man eventuell umgerechnet jetzt im Ausland durch Arbeit eventuell bekommt. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, ob durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, das jetzt auch keinerlei Bürokratiegängelei und auch Arbeitszwang und so weiter, ob Deutschland nicht sozusagen von Fremden aus anderen Ländern gestürmt wird. Also, das ist durchaus ein heutiges Argument. Das ist eine erste Richtungsstellung. Deutschland ist deswegen attraktiv, weil wir diese Sozialleistungssysteme haben, sondern weil wir eine hochproduktive und viele Fachkräfte sind in der Volkswirtschaft. Wir wissen, dass nur ein Drittel oder ein Fünftel der Herkunft Menschen quasi Sozialleistungen beziehen, der Rest macht die Wertschöpfung. Und das hängt damit zusammen, dass Deutschland durch andere Ökonomien zerstört. Ganz klar. Weil wir finden einfach, wenn wir alles über Planungsprozesse und genau über die Vorbereitung, die wir diskutieren, also die hat den Schritt erstmal nicht. Aber die Kernfrage ist das Richtige, wo gleiche Einwendung der Sorgfassung gelöst oder gelöst würde, nur dass es keine grundeinkommensspezifische Frage ist. Denn jetzt haben wir bereits soziale Leistungen, wir schreiben gerade auf die für Vereinbarung die Arbeitssuche, die soziale Leistungen, die finden dort ja, und so sagt nein, okay, so ist er eingestellt. Also das Thema, dass wenn ein Land attraktiver wird, aus welchen Gründen auch immer, wegen dem Sozialsystem, wegen einer besser bezahlten Arbeit, besseren Arbeitsbedingungen und so weiter, überhaupt die Möglichkeiten Arbeit zu finden, wird immer Einwanderungsland sein. Ob das in Deutschland ist, oder leider eingestellt, also viele Griechen oder in Großbritannien, ja, klar, das ist eine andere Sache. So, und natürlich ist das durch ein Grundeinkommen natürlich eine Verschärfung. So, die Lösung ist ganz einfach, ich muss Grundeinkommen global denken. Also, es gibt eine Attacke mit allen Daten, gerade in den Ländern, wo die meisten herkommen, die anderen Länder, muss ich sofort ein Grundeinkommen machen. Also, ich muss sozusagen eine Politik fahren, die dafür sorgt, dass Menschen gern dort bleiben, wo sie kulturell verwurzelt sind. Das heißt nicht, dass sie nicht freizügig sein dürfen. Das ist ein Grundrecht freizügig, weltweit. Aber dass sie nicht aus ökonomischen existenziellen Gründen, also wenn wirtschaftlich gezwungen sind, in andere Kulturen und Einflussmühlen gehen wollen. Und das heißt auch nicht bloß, dass ich in anderen Ländern ein Grundeinkommen einführen muss. Das kann man nicht, es gibt Berechnungen von Tieren, ich rechne, dass es mit 2-3% relativ einfach kompliziert die Anzüge zu machen ist. Sondern ich muss natürlich auch dafür sorgen, dass ich die Länder nicht ökonomisch kaputt mache. Wir leben auf Kosten der Völker. Das muss jedem mal klar sein. Das ist unabhängig vom Grundeinkommen. Völker ist unabhängig davon. Was ich nicht angekündigt habe, dass es zuerst eingeführt wurde, um dort zumindest einen Hunger zu bezeichnen. Muss ich dafür sorgen, dass wir nicht postkriminalistisch aneinander ausbilden. Das machen wir nicht vor. Mit Agrarsubventionen, mit dem Finishpoint, die wir dort drin und so weiter, wir leben auf Kosten der Kulturelle. Ausgründe von Naturressourcen. Also, das würde ja aber interessanterweise kein Freihandel. Nein, habe ich noch nie gesagt. Aber natürlich, wir werden auch nur Freihandel wird ermöglicht, unsere Agrarprodukte, die hier sind, in den Lotte, für die Ärzte, in der gesamten Landwirtschaft kaputt zu machen. Das ist doch Grund von Freihandel. Das aber nicht mal mein Verständnis von Freihandel. Das ist egal, aber das steht auch im Freihandelsabkommen drin, dass die Märkte Steuern haben für Produkte aus Europa. Richtig, aber Europa muss sich natürlich aber auch zollfrei quasi für Produkte aus anderen Ländern öffnen. Ja, ja. Das nur, dass sie eine höhere Produktivität haben und die Ökonomie besser sind. Genau, so gut für Freihandel. Warum darf Afrika nur Kakao liefern und keine Schokolade? Aber das wäre zu meiner Antwort. Also vom Prinzip, ich muss eine Gesellschaft weltweit errichten, die erstens überall soziale Mindeststandards entsprechend ihrer regionalen nationalen Gegebenheiten hat. Das ist klar. Und dazu gehören natürlich selbst die Lohnstandards, die Arbeitsbedingungen, die Urlaubsbedingungen, Krankenversorgung, den Grundeinkommen, was auch immer für Art und Bildungszugänge und so weiter und so fort. Das gehört automatisch dazu. Und ich muss für eine Gesellschaft sorgen weltweit, die nicht mehr aufgrund der Grundabweisbarkeit und Angst immer ärger macht, die sind völlig schon dabei. Das ist vollkommen unabhängig vom Grundeinkommen. Diese Diskussion. Meine Frage. Also wenn Sie hier ein Grundeinkommen einführen, das sehen Sie ja in den Modellen, was dann passiert, wenn die deutsche Diskussion nicht mehr. Da gibt es nur deutsche Staatsbürger. Nicht jeder, der hier lebt. Beim bisherigen System ist es eigentlich auch nur logisch, weil sonst würden ja quasi bis zu einer gewissen Grenze die viele erstmal herkommen. Ja, deswegen haben wir gerade diskutiert. Ich kann schlicht und ergreifend heutzutage an dieser globalen Wirtschaft und globalen Kultur kann ich nicht mehr nur national denken. Das geht gar nicht. Das haben wir ja gerade jetzt zentriert. Das hängt miteinander zusammen. Wir können nicht mehr einfach national große Umwälzungsprozesse machen. Okay, dann denken wir mal globalisiert. Also ich habe mal so ein Argument gehört, wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt, dann ist es ja so, dass dann Arbeit wahrscheinlich verteuern wird. Angenommen, wir führen einseitig ein bedingungsloses Grundeinkommen ein, dann sind wir eventuell europäischen Wettbewerbsfähig oder weltweit. Also erstmal muss man diese noch vorne bestimmt, dass alle Arbeit verteuern. Also ich mache einen Gegenzug. Bei Müll hat man gerade diskutiert. Bei wenn es sein, aber wir sagen vielleicht Dienstleistung will wird weniger gemacht. Ne? Also die Kosten haben dann praktisch von der Gesamtmasse nicht gelöst. So. Zweitens, wenn ich vorhin diskutiert habe, dass das Grundeinkommen auch mehr Arbeitszeitverkürzung verbietet wird, und ich auch weiß, wie viele Leute mehr Sorgearbeit oder kulturelle Arbeit oder Ehrenamtliche das an den Mann leisten würden, dann werden plötzlich bestimmte Bereiche aus dem bisherigen zu bezahlenden Bereich rausgenommen. Das heißt, die Gesellschaft organisiert sich eben nicht mehr nur rund um über Erwerbsarbeit geleistete Tätigkeiten, sondern über andere geleistete Tätigkeiten, die genauso soziale Integration, die genauso zum Beispiel Pflege, Sorgearbeit, kulturelle Geschichten bedeuten, aber als im Wertschöpfungsbereich möglicherweise Stücke rausgenommen werden. Das heißt also, einiges kann dort nicht zur Rolle angekommen werden. Im anderen Sinne, als im Erwerbsschutzbereich, dann muss ich nicht mehr bezahlen. Nämlich die Fortbildungsindustrie. Und damit habe ich quasi zumindest eine Gegenbewegung, auch wie genau, das mir so mal an, kann auch genau ausrechnen, was dort passiert. Ich könnte das nächste Thema nehmen. Ich stelle eine These auf, die kann keiner widerlegen, aber es gab in 15 Jahren mal eine Studie, die sagte, welche Kosten erzeugt eigentlich dieses kapitalistische System? An Gesundheitsfolgen, an ökologischen Schäden, die alle wieder repariert werden müssen. Dauerrepariert. Stellen Sie sich mal vor, eine Gesellschaft mit Kunden, wo Gedanken spielt. Grundeinkommen können wir uns vorstellen, ein Stress der Gesellschaft. Das könnte ich mir vorstellen. Die Leute könnten mehr selbst in ihr Leben für ein Alter, die Krankheiten, die das Leben haben. Vielleicht der Druck auf weniger Ressourcen verbraucht und so weiter. Könnte es nicht sein, dass alles, was wir an vielen Gesundheitsgütern auf Kriminalitätskosten, oder auch was mit der ungerechten Gesellschaft zu tun hat, dass wir viele Folgekosten, die an Gesamtvolumen bezahlt werden, die Steuerzahler, also praktisch ja auch irgendwie über Wirtschaft und so weiter, und diese Preise reingeholt werden müssen. Das ist nur eine Überlegung. Ich könnte sogar behaupten, schon mal den Einsparen an Folgekosten könnte es tun. Kann mir keiner überlegen, kann ich auch nicht nachrechnen. Ich will nur sagen, also wir müssen uns auch ein Stück weit lösen von dieser einseitigen betriebswirtschaftlichen Denke, weil jetzt die Arbeitskräfte steigen, steigt dann der Preis, weil es nicht ist, ganz so einfach ist. Wir müssen gesamtgesellschaftlich denken. Das wäre so meine These. Und der beste Ausdruck davon ist ja auch dieses Buch, der Gleichheit des Glück, ne? Und genau feststellen, dass die Gesellschaften, die sich am wohlsten fühlen, meint Lebenserwartung und so weiter, wo die Einkommensschere und ausgerechnet die Länder, wo es am weitesten ist, am unglücklichsten. Das wird mir gut. Und das Grundeinkommen, wenn es nicht so ist, ist es ja ein Mittel auf der Unterbrechung. Das ist die Schließung der Einkommen. Wo kann ich nur entwickeln? Gleiches das Glück mit vielen Wirtschaften. Machen wir uns gut. Okay, dann danke ich fürs Zuhören. Ja, danke. So, alle Fragen beantworten, ne? Ja.